Die Spannung im Bahrenfelder Volksparkstadion ist zur Hochspannung aufgeladen. Und ich bin gespannt, denn in wenigen Augenblicken muss der zündende Funke überspringen, nämlich dann, wenn die beiden Mannschaften, die 11 des FC Barcelona und die 11 des HSV, hier vor der Kulisse der 71.000 Zuschauer einmarschieren werden. Ein Spiel in diesem Europapokal, der nicht nur vom Ereignis her den Rahmen sprengt, sondern auch von der Organisation. Und beinahe, meine Damen und Herren, hätten Sie zu Hause wie auch die 71.000 noch eine Viertelstunde länger warten müssen, weil die Hamburger Verkehrsbetriebe sich darum gebeten hatten, das Spiel um 15 Minuten zu verlegen. Aber dann ist man doch übereingekommen, der Berufsverkehr hat nicht gestört, dieses Spiel so wie vorgesehen, um 17.30 Uhr beginnen zu lassen. Und während ich Ihnen das sage, ist die Mannschaft des FC Barcelona bereits eingelaufen, angeführt von ihrem Kapitän, dem linken Läufer Segarra. Die Spanier spielen so wie gestern Abend bekannt gegeben, nämlich mit Ramayes im Tor, in der Verteidigung von rechts mit Foncho Nummer 2, Genzana, dem Mittelläufer, Nummer 3 und Gracia Nummer 4, linker Verteidiger. Die beiden Außenläufer mit Vergés Nummer 5 und Segarra Nummer 6. Im Angriff von rechts mit Evaristo Nummer 7, Kocic Nummer 8, Kubala Nummer 9, Suarez Nummer 10, Suko Nummer 11. Und mittlerweile ist auch die HSV 11 im Stadion eingelaufen, angeführt von Kapitän Jochen Meinke, gefolgt von Torhüter Schnorr. Und hier die genaue Mannschaftsaufstellung, so wie seit 8 oder 10 Tagen bekannt. Seit 10 Tagen deshalb, weil wir wissen, dass Dieter Seeler, der linke Läufer, nicht dabei sein kann und deshalb wie folgt formiert. Mit Schnorr im Tor, in der Verteidigung von rechts mit Krug Nummer 2, Kurbjun Nummer 3. In der Läuferreihe mit Jürgen Werner Nummer 4, Meinke Nummer 5, Wulff Nummer 6. Also Wulff spielt anstelle von Dieter Seeler und nicht Pichowiak. Rechts außen Neißner. Halb rechts den Mittelstürmer Uwe Seeler. Halb links Klaus Stürmer. Nummer 11 links außen Charlie Dörfel. Schiedsrichter Versaib aus Belgien hat beide Kapitäne bereits zur Platzwahl gerufen. Umringt von etwa 20, 30 Fotografen wird nun die Seitenwahl ausgelost. Die Spanier in blauen Hosen, rot und blau längs gestreiften Trikots, haben sich vor einer Viertelstunde hinter der Tribüne warm gelaufen und sie wurden hergenommen, ziemlich scharf, das habe ich gesehen. Und sie scheinen jetzt fit zu sein, obwohl sie mir einen leicht nervösen Eindruck gemacht haben. Aber wer wird nicht nervös sein, auch auf der Gegenseite, ob man Uwe Seeler heißt, Neißner, Meinke, Dehn, Krug oder Schnorr. Denn viel, allzu viel steht auf dem Spiel, das muss ich Ihnen nicht sagen. Die Kulisse ist großartig. Das Bahnfelder Stadion in einem neuen Aufzug, nämlich an 4 Ecken, die neue Flutlichtanlage leicht geneigt nach vorn über die Zuschauerränge. Vom Oberring aus heben sich die Masten noch einmal 25, 30 Meter imposant in die Luft. Ein herrlicher, nicht sattgrüner, sondern hellgrüner, kurzgeschorener Rasen, eine ziegelrote Aschenbahn und die Markierung auf den Zentimeter genau und klar auch von unserer Kabine hier oben zu übersehen. Ein Spiel, sagte ich Ihnen, das von der Bedeutung und der Organisation den Rahmen aller bisherigen Ereignisse sprengt. 190 Journalisten sind da, davon etwa 150 aus Deutschland, 40 aus dem Ausland, etwa 25 davon allein aus Spanien. Und nun muss ich meine kurze Einleitung schon unterbrechen, denn wenn Sie die Zeit mitnehmen wollen, heißt es jetzt aufgepasst. Der HSV hat offenbar die Platzwahl gewonnen. Und die Spanier werden anspielen. Die Mannschaften haben sich formiert. Das ist noch nicht an der Zeit, etwas über Technik und Taktik zu sagen. Das wird sich gleich zeigen. Denn das ist die große Frage. Spielen die Spanier, die jetzt begonnen haben, offensiv? Versuchen sie, ihren Vorsprung auszubauen? Oder lassen sie den HSV erst einmal kommen? Ihr erster harmloser Angriff ist eine Beute von Schnorr geworden, der gleich mit 70 Meter Abschlag auf den Kopf von Uwe Seeler sich versucht. Uwe Seeler ist aber gescheitert an Gensana. Und so kommen die Spanier, sind aber abgefangen durch den rechten Läufer Werner. Der Halbrechte, den verliert einen Zweikampf. Und Evaristo, der Rechtsaußen in Halblinksposition, schiebt den Ball über die Seitenlinie. Es gibt einen Einwurf für den HSV durch den rechten Verteidiger Grug in der Hälfte des HSV. Weit nach vorn geworfen, aber auf den Kopf von Segarra. Ein unfaires Einsteigen von Segarra und Freistoß für den Hamburger Sportverein durch Jürgen Werner ausgeführt. Sehr schön auf den Rechtsaußen gehoben. Das ist Neißner. Der wartet, bis er angegangen wird, spielt dann zurück zu Rechtsläufer Werner. Werner noch einmal hinaus zu den. Den flankt jetzt und da kommt die Fahne abseits. Aber Schiedsrichter Verseib ließ weiterspielen. Der spanische Torwächter Ramayes war früher am Ball als Charlie Dörfel, hat aus der Hand abgeworfen zu Gubala, der die Nummer 9 trägt. Aber wahrscheinlich etwas aus dem Hintergrund operieren wird. Das erste Pfeifkonzert ist nicht berechtigt. Kubala hat ein Handspiel gehabt und Schiedsrichter Versailles hat es sofort gesehen. Das ist eine Regelwidrigkeit und sonst gar nichts. Freistoß für den HSV in der gegnerischen Hälfte durch Uwe Seeler geschlagen. Hinein in die Mitte, genau dort, wo er steht. Schuss von Nummer 10, das war Klaus Stürmer, aber gehalten von Ramayes, der den Ball in der Luft abfängt und jetzt vorne am Strafraum weit auch über 60, 65 Meter auf Kocic, den Ungarn, geschossen hat. Der gewinnt ein Kopfballduell und jetzt flankt seine Nummer 10. Das ist Suarez nach innen. Aber zunächst ist der Angriff abgefangen. Nachstößt die Nummer 9, Kubala. Da kommt die Abseitsfahne, aber auch vergeblich. Schiedsrichter Versailles lässt weiterspielen. Der HSV macht sich frei, ist zwar noch in der eigenen Hälfte. Gutes Zusammenspiel zwischen dem rechten Verteidiger und dem Rechtsaußen des HSV. Ball wird weitergeleitet an der Außenlinie zu den. Den nach innen auf Klaus Stürmer. Der kann einen der Spanier umspielen, aber dann kommt Kubala zu Hilfe und bremst den Angriff des HSV. Ungenaues Dreieck-Zusammenspiel des FC Barcelona, so kommt der HSV mit seinem Linksaußen Dörfel. Dörfel in Ballbesitz, tankt sich durch zwei Spanier durch und jetzt weite Vorlage noch einmal zu Charlie Dörfel. Der wird aber geblockt von zwei Verteidigern der Spanier, so dass Ramayes den Ball ungefährdet aufnehmen kann. Sehr gefährlich sieht das aus, als Ramayes zu kurz abgeworfen hat auf seinen rechten Verteidiger Foncho. Charlie Dörfel war dazwischen, aber dieses kleine Täuschungsmanöver der Spanier ist noch einmal gelungen. Auf der Gegenseite jetzt Kocic am Ball, wartet, bis er angegangen wird von dem langen Wulfspiel zurück auf Kubala. Kubala zu Evaristo, dem Rechtsaußen, der versucht zu flanken. Kopfballabwehr von Kurpjun, die ist gelungen. Auf die linke Flanke geschlagen, da steht plötzlich Neißner, der Rechtsaußen, aber er muss den Ball vom Fuß ins Ausspringen lassen. Einwurf für die Elf des FC Barcelona, sehr gut eingeworfen, aber abgefangen von Mittelläufer Meinke. Noch einmal Gegenstoß der Leute aus Katalanien durch die Nummer 10, aber jetzt abgefangen und Gegenstoß des HSV ebenso schlecht entwickelt, sodass der rechte Verteidiger Foncho in der eigenen Hälfte über 30, 40 Meter zurückspielen kann in die Arme von Ramayes. Das sieht man natürlich nicht gern, besonders nicht gern am Anfang eines Spiels. Deshalb das Pfeifkonzert der 71.000. Ramayes hat abgeschlagen auf den Mittelläufer, auf Meinke ist der Ball gekommen. Meinke spielt Klaus Stürmer an. Der bleibt im Ballbesitz trotz eines Angehens des rechten Läufers. Spielt Charlie Dörfel an. Der kommt zu spät gegen den rechten Verteidiger Foncho, der mit weitem langen Schlag an der Seitenlinie entlang den Ball in die gegnerische Hälfte, in die Hälfte des HSV treibt. Dort ist der lange Wulf mit der Nummer 6 auf dem Rücken. Der macht es geschickt, schickt Evaristo ab und spielt den Passball zurück in die Arme von Horst Schnorr. Horst Schnorr hat abgeschlagen, sehr schlecht abgeschlagen. Dadurch können die Spanier einen Gegenstoß inszenieren, der aber wieder festgefahren ist am Hamburger Torwächter. Schnorr hat abgeworfen auf die linke Flanke zu Charlie Dörfel. Der wird angegangen von Foncho, bleibt Sieger, schlägt den Ball nach innen auf Klaus Stürmer. Aber da springt die Nummer 3 hoch, das ist Gensana. Und der kann mittels Kopfball klären. Sein linker Verteidiger Gracia ist dazwischen gegangen. Und schon wieder die Spanier in der Hälfte des HSV. Aber abgefangen von Kurpjun, der sehr schön auf Rechtsaußen Neißner gegeben hat. Neißner auf Uwe Seeler. Da wird sofort eingekreist von drei Spaniern. Bleibt aber am Ball, als er sich umdreht und trippelt. Und jetzt zwei Mann umspielt hat. Von einem Dritten angegangen wird. Sehr schön. Aber etwas zu knapp abspielt hinaus zu Charlie Dörfel. Dazwischen gegangen war Foncho, der rechte Verteidiger. Und hat ein genaues Abspiel gegeben zu Kubala, der Mittelstürmer in zurückhängender Position. Am Mittelkreis die Spanier, aber in der Hälfte des HSV. Schlechte Vorlage, hoher Flugball von Wulff, dem linken Läufer der Hamburger, abgefangen, auf Klaus Stürmer gegeben. Klaus Stürmer setzt sofort Charlie Dörfel ein. Er ist um seinen Verteidiger herum, ist jetzt am Strafraum von der Seite, wird verfolgt, flankt nach innen. Die Flanke ist gelungen, aber drüben steht Gracia im Strafraum, lässt den Ball auf die Brust fallen, dreht sich dann um, ist blitzschneller als Neißner, der 5 Meter von ihm entfernt war, hat abgespielt auf seinen Linksaußen Zucco, der heute zum ersten Mal in einem Europapokalspiel dabei ist. Er hat sofort gewechselt auf die rechte Seite. Evaristo mit der Nummer 7 hält sehr gut Platz, ist jetzt in halbrechter Position am Strafraum des HSV, müsste schießen, aber tut es auch am Tor von Schnorr vorbei. Ausball und Abstoß im Europapokalspiel zwischen dem Hamburger Sportverein und dem ersten FC Barcelona nach 5 Minuten und 45 Sekunden. Ein nervöses Beginnen auf beiden Seiten, noch keine großartigen, zügigen, zwingenden Kombinationen. Vielleicht jetzt, als Uwe Seeler angespielt wird, hinausflanken will auf die linke Seite zu Charlie Dörfel. Aber der Ball landet bei Foncho. Über Foncho heißt die nächste Station Kubala. Dann kommt der Ball wieder zurück. Herrlicher Kopfstoß des schwarzen Spaniers auf der rechten Seite entlang über 30, 40 Meter. Aber da ist keiner außer Wulff, dem linken Läufer des HSV, der sofort an der Strafraumgrenze zurückgepasst hat in die Arme von Torwächter Schnorr. Schnorr mit weitem hohen Schlag auf die linke Seite, aber genau wieder auf den Kopf von Foncho, der etwas schneller war als Charlie Dörfel. Trotzdem kommt Jürgen Meinke, der dazwischen gegangen ist, aus der halblinken Position. Jürgen Werner jetzt mit Kopfstoß, aber wieder auf den Fuß eines Spaniers. Der baut sehr schön auf Kubala. Kubala zurückhängend im Mittelkreis des Feldes, schiebt jetzt auf Suarez den Halblinken. Der wartet, bis er angegangen wird. Kosic jetzt am Ball, verfolgt von Wulff. Abspiel ist gelungen zu Evaristo. Evaristo weit hinausgegeben zum Linksaußen Zucco. Zucco wird verfolgt sofort von dem kleinen Krug, gewinnt zunächst den Zweikampf, gewinnt aber keinen Boden, muss zurückspielen. Sehr schlau gemacht von dem kleinen Neißner, der dort stand, an dem Spanier den Ball vorbeihob, jetzt in des Gegners Hälfte ist, Uwe Seeler anspielt. Sofort sind wieder zwei der Spanier da und spielen den Ball zurück zu Ramayes, der die Hand hebt, als wollte er sagen, keine Gefahr mehr, diese leichte Rückgabe gehört mir und keinem anderen. Abgeschlagen. Mit dem rechten Fuß weit in die Hälfte des HSV, hochgegeben, aber Kopfball von Meinke auf Jürgen Werner, der jetzt in halblinker Position stand. Der spielt den Ball sofort an der Linie entlang zu Charlie Dörfel. Erneuter Zweikampf zwischen Foncho und Dörfel. Dörfel zeigt an, dass er den Ball ins Ausgestoßen hat. Einwurf also für die Spanier durch Foncho, aber schlecht gegeben. Dadurch kommt Klaus Stürmer und dann Uwe Seeler an den Ball. Uwe Seeler treibt den Ball fast am Strafraum, wartet, jetzt hinausgegeben zu Dörfel. Dörfel ein bisschen zu flach, schöner Fallrückzieher der Nummer 3. Das ist Genzana, der kann die Gefahr beseitigen, spielt den Ball auf Kubala. Kubala hat sich in der eigenen Hälfte völlig freistehend angeboten. Langer Wechsel auf 50 Meter, aber dadurch genau in die Arme von Horst Schnorr, der klug aufpassend rechtzeitig herausgelaufen war und den Ball schon innerhalb des 16-Meter-Raums fast an der Strafraumgrenze abfangen und blockieren kann. Sein Abschlag geht ins Aus. Einwurf drüben auf der linken Seite in der Hälfte des HSV durch Gracia, der sehr schön auf Evaristo gegeben hat. Kopfball von Evaristo abgefangen von Wulff im Strafraum des HSV. Der kleine Krug am Ball, er weiß sich nicht anders zu helfen, als den Ball über die Seitenlinie zu schlagen. Ins Aus. Einwurf für den FC Barcelona von links außen Zucco eingeworfen. Auf die Nummer 7 gegen Evaristo, der rechts außen, der sehr viel Platz wechselt. Der ist abgefangen und ein Gegenstoß des HSV, eingeleitet von Uwe Seeler, der immer noch am Ball ist. Der wartet, bis seine Mitspieler in Stellung gegangen sind. Flanke und Kopfball zunächst einmal von Neißner im Strafraum, abgefangen von Foncho und wieder zurückgekommen ist Kubala, der einzige Blondschopf im Angriff der Spanier, der sich sehr viel anbietet, jetzt in den ersten Minuten sehr viel arbeitet, einen Querpass herausschlägt zu Foncho. Foncho in der Hälfte des HSV, auf Kosic den Ungarn gegeben, aber abgefangen, sehr schön gemacht, von dem ruhigen Meinke zu Jürgen Werner geschlagen, Jürgen Werner hinaus zu Wulff. Wulff aber leistet sich einen Fehlpass, der in den Füßen von Verges, dem rechten Läufer, landet. Suarez Chambal, sehr schön gemacht, in den freien Raum gespielt, gut gedacht, aber keiner ist auf diese an sich herrliche Vorlage eingegangen. Rechtsaußen Evaristo war nicht dort, wo eigentlich seine Stammposition ist, sondern er war in die Mitte geeilt und deshalb geht der Ball über die Torauslinie ins Aus. Abstoß vom Tor des HSV. Von Torwächter Schnorr hinausgegeben an die Strafraumgrenze zu Meinke, sofort zurückgespielt, sodass Schnorr jetzt einen Abschlag aus der Hand machen konnte, aber wieder abgefangen von den Spaniern. Da hat der HSV Glück gehabt, dass Jürgen Meinke gut postiert war, den Angriff abfangen konnte, dass auch jetzt wieder Korpion da ist, aber er wurde klar unfair behindert vom halbrechten Kosic. Und so gibt es einen Freistoß für den HSV aus der eigenen Hälfte heraus, etwa 5 Meter vom Strafraum entfernt. Spielstand immer noch 0:0. Für diejenigen, meine Damen und Herren, unter Ihnen, die sich ein bisschen zu spät eingeschaltet haben. Der HSV inszeniert einen Angriff, das heißt, er hat es versucht über die linke Flanke, hat sich festgefahren. Vergès, der rechte Läufer, ist an den Ball gekommen. Flanke und sehr gefährlich. Da hat der HSV Glück gehabt. Das hätte fast ein Selbsttor sein können durch Jochen Meinke, der den Ball gerade noch vor dem nach innen gerasten Evaristo am Tor vorbei ins Ausschlagen kann. Eckball also, der erste Eckball in diesem Spiel für den FC Barcelona von rechts. Und Suarez mit der Nummer 10 auf dem Rücken holt sich den Ball. Er wird den Eckball treten, aber er lässt sich ein bisschen viel Zeit, ein bisschen übermäßig viel Zeit. Aber ich kann mir nicht denken, dass die Spanier jetzt schon wirklich auf Zeit spielen wollen. Eckball ist gut gekommen, großartig abgefangen von Horst Schnorr. Ehrlicher Beifall der 70.000 hier. Guter Abwurf über 40 Meter zu Uwe Seeler. Sofort zu Klaus Stürmer, der wird angegangen von 2 Mann. Ist aber im Ballbesitz. Charlie Dörfel ist mitgegangen. Passball nach links außen gegeben. Auf der Höhe des Strafraums nach innen geflankt. Kopfball Uwe, Abseitsposition von Stürmer. Jawohl, jawohl, Abseitsposition. Ramayes hatte Schwierigkeiten, den Ball von Uwe Seeler abzufangen, weil ihn Stürmer bedrängte. Aber Klaus Stürmer stand klar in Abseitsposition. Indirekter Freistoß wegen Abseitsstellung von Klaus Stürmer genau am 5-Meter-Raum. Und Ramayes, der 37-jährige Torhüter der Spanier, hat bereits ausgeführt, hat auf Kosic gegeben. Sehr schöner Rückzieher von Kosic, der den Ball über den angreifenden Dehn, Sonderbewacher offenbar von ihm hinweggehoben hat. Querpass hinübergegeben zum Linksaußen. Jetzt wunderbar Kubala schon auf der rechten Seite angespielt. Die Spanier sind schnell, sie rochieren gut. Kubala hat nach innen geflankt, auf Kosic. Kosic lässt abprallen zurück auf den Fuß von Dehn. Und Dehn hat die Übersicht verloren. Er schießt den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum heraus, sondern seitlich auf die Aschenbahn. Dadurch Einwurf für die Spanier. 5 Meter von der Eckfahne entfernt. Auf den Linksaußen Zucker geworfen, zurückgegeben. Und jetzt Flanke nach innen. Kosic, Kopfball, sehr gefährlicher Aufsetzer. Aber der dann aufspringt und genau in die Arme von Horst Schnorr gleitet. Horst Schnorr hat abgeschlagen. Schon sind die Spanier wieder da. Über Suarez auf der rechten Seite, flankt mit dem rechten Fuß nach innen. Kopfballabwehr von Meinke, der dabei zu Boden geht. Wulff wird bei der Vollendung der Abwehr behindert, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Kubala am Ball, Jochen Meinke, langes Bein, rettet vor Evaristo. Jetzt hinausgegeben zum rechten Verteidiger Krug. Krug in der eigenen Hälfte, überlegter Passball zu Neißner, der sich angeboten hat in der eigenen Hälfte. Dreieckspiel jetzt mit Klaus Stürmer. Klaus Stürmer noch einmal zurück zu dem blonden Krug. Weiter Flugball jetzt über 30 Meter auf Uwe Seeler, der sofort verfolgt wurde von Gensan, dem Mittelläufer der Spanier, konnte abgeblockt werden. Aber der Angriff der Spanier kann sich nicht entfalten. Er wird wieder blockiert vom rechten Verteidiger Krug. Krug jetzt zu dem Blondschopf Jürgen Werner. Jürgen Werner spielt ein bisschen zu kurz ab. Sofort sind die Spanier wieder dazwischen gegangen. Aber der HSV war am Ball. Er war am Ball, weil jetzt der linke Läufer Segarra versucht, seinen Angriff zu inszenieren. Genau an der Mittellinie, drüben an der linken Seite. Hebt ihn halb hoch nach innen. Kopfballabwehr von Jürgen Meinke, die ist geglückt. Die zweite ist missglückt. Kosic ist höher gesprungen, hat heruntergenickt zu Kubala. Kubala in der halbrechten Position, etwas weiter hinten stehen, spielt auf Evaristo, den rechts außen. Evaristo wird angegangen von Charlie Dörfel, der mit zurückgekommen war. Flanke von Evaristo und meines Erachtens abseits. Jawohl, gepfiffen von Versip. Als sich Kosic nach dem Flankenball reckt, stand er in Abseitsposition hinter Meinke, etwa am 5-Meter-Raum. Abseitsposition und Freistoß. Auch zufällig diesmal vom 5-Meter-Raum aus, von Torwächter Schnorr ausgeführt. Kommt bis zur Mittellinie. 2 HSVer unterliegen dem linken Läufer Segarra. Der spielt sofort auf Kosic. Kosic zu Evaristo. Direktes Abspiel, aber so schnell ist Kosic nicht mehr. Den Ball konnte er nicht erlaufen. Der aufmerksame Schnorr war herausgelaufen, hat auf die linke Seite gegeben. Da steht Jürgen Werner. Ein bisschen zu viel quer gespielt im Moment beim HSV. Hinüber auf den. Dadurch verliert man den Ball an Foncho, den rechten Verteidiger, der urplötzlich auftaucht am Strafraum des HSV und flankt sehr gefährlich flankt, wenn auch zu kurz, auf die kurze Ecke von Torwächter Schnorr, der aufmerksam genug war, diese verunglückte Flanke, aus der ein halber Schuss geworden ist, abzufangen, hat abgeworfen auf Uwe Seeler. Uwe Seeler an der Mittellinie, weiter Ball in den Strafraum der Elf aus Barcelona, aber Charlie Dörfel ist ein bisschen zu spät gekommen. sodass Rama jetzt klären kann. Rama jetzt hinausgegeben auf die Nummer 8, auf Kosic. Kosic wird gebremst, sehr schön gemacht von Kurbjon. Der spielt den Ball ruhig überlegt zu seinem rechten Verteidiger. Da schlägt Uwe Seeler einen Haken, aber Segarra lässt sich nicht täuschen und kommt dadurch an den Ball. Die Spanier greifen an, von links treiben sie ihren Angriff vor über Segarra, den linken Läufer, der sofort mit aufgerückt ist. Jetzt hinausgegeben zum Linksaußen Suco. Suco flankt nach innen, dann nimmt der Linksaußen, der Halblinke, den Ball an, spielt ihn hinaus zu Schuhe. Aber da wurde abseits gepfiffen von Schiedsrichter Verseib aus Belgien und es gibt einen Freistoß für den HSV, der bereits wieder ausgeführt ist, zurückgetippt wurde zu dem aufmerksamen Horst Schnorr, der abschlägt aus der Hand heraus auf die rechte Flanke, aber der HSV-Sturm kann sich im Moment noch nicht entfalten, trotzdem greift man unentwegt an, schlechter Abschlag, dadurch kommt Uwe Seeler in Position, abseits stand Klaus Stürmer wieder. Uwe konnte es nicht besser machen. Sofort, als er den Ball erhielt, hat er ihn sehr schnell und steil nach vorn gespielt. Aber Klaus Stürmer war zu schnell, war in die Abseitsposition hineingerast und so indirekter Freistoß für die spanische Elf. Linker Verteidiger Gracia hat dasselbe gemacht, was Meinke, Kurbjon vorher gemacht haben. Er hat den Ball zu Ramayes gespielt. So konnte ihn Ramayes aus der Hand über 50 Meter oder 60 befördern. Wieder in des Gegners Hälfte. Die HSV-Abwehr ist aber gut formiert. Trotzdem gibt es drüben einen Einwurf. Krug kam nicht an den Ball. Durch linksaußen Suco eingeführt. Sehr schönes, kurzes Abspiel zum linken Läufer Segarra. Hohe Flanke und sehr gute Faustabwehr von Schnorr auf die andere Seite. Suarez deckt den Ball wunderbar ab gegen den linken Verteidiger Kurbjon. Und als er flanken will, da drückt den Kurbjon so geschickt vom Ball, dass er den Ball über die Torauslinie laufen lassen muss. Es gibt also Abstoß vom Tor des HSV. Nach 16 oder 17 Spielminuten in der ersten Halbzeit, Spielstand immer noch unentschieden, 0:0. Ein gutes Fußballwetter, nachdem es heute Mittag sehr sonnig war, sehr warm war, hat sich jetzt die Sonne hinter den Wolken verstecken müssen und dadurch ist es auch ein bisschen kühler geworden. Das konnte dem HSV nur angenehm sein. Kubala in Ballbesitz direkt am Mittelkreis, wartet ein bisschen, bis er angegangen wird, spielt dadurch sehr schön Kosic den Halbrechten frei. Der wird aber aufmerksam bewacht, diesmal wieder von Kurbjon, der den Ball ins Ausstößt. Einwurf durch den Linksaußen Suco auf der rechten Seite. So etwas habe ich noch nicht gesehen, wie alle fünf spanischen Stürmer durcheinander wirbeln. Eben noch Suco auf der linken Seite, jetzt schon wieder rechts. Sein Einwurf ist abgefangen von der rot-weißen HSV-Abwehr. Charlie Dörfel setzt sich energisch ein, kann den Ball noch bekommen, bevor er die Seitenlinie überschreitet. Hartes Angehen von rechts außen Neißner an die Nummer 4, das ist Gracia, etwa in halb linker Position. Neißner hat die Ellenbogen zur Hilfe genommen und so gibt es direkten Freistoß für die spanischen Gäste aus der eigenen Hälfte heraus. Der linke Verteidiger des FC Barcelona, Gracia, hat den Ball geschlagen auf die Rechtsaußenposition und dort steht nicht Evaristo, sondern die Nummer 11. Aber der kleine Krug ist sehr aufmerksam, beim HSV gilt äußerste Manndeckung, ist mit ihm gegangen, stößt den Ball vor ihm über die Torauslinie. Eckball, der zweite Eckball für die Spanier von rechts, tritt in Linksaußen Suco. Die Abwehr des HSV steht. Sehr schön kommt der Ball nach innen, Schnorr ist raus, wurde vom eigenen Mann behindert. Die Abwehr ist aber trotzdem geglückt, wenn auch nicht ganz. Schuss aus dem Hinterhalt von Kubala und der prallt am Fuß von Linksverteidiger Kurbjon ab. Wieder über die Torauslinie zum Eckball. Dritter Eckball nach 16 oder 18 Spielminuten, diesmal von Kubala. Hoch und etwas weit zurückgegeben, Kopfball von Kosic. Wulff im Zweikampf gegen Evaristo. Jürgen Werner versucht, die Abwehr zu vollenden. Es ist nicht ganz gelungen. Der Ball landete auf dem Fuß des linken Läufers, der aber den Ball über das Tor weit und hoch über das Tor des HSV schießt, sodass der HSV abschlagen kann. Und die Mannschaft hat nun Zeit und Gelegenheit, sich zu sammeln und neu zu formieren. Abstoß diesmal flach gegeben auf Charlie Dörfel. Das ist gelungen. Charlie Dörfel lässt den Ball auf den Fuß fallen und schlägt ihn sofort nach innen auf den Halbrechten. Den wird angegangen von Segarra. Seine weite Vorlage kommt aber an bei Klaus Stürmer. Das setzt sich durch. Und da ist aber als letzter Retter Genzana da, der ihn den Ball vor der Strafraumgrenze zunächst einmal vom Fuß geschlagen hat. Der HSV setzt nach mit Uwe Seeler drüben auf der rechten Seite. Uwe geht sehr viel auf die Flügel. Dafür kommt jetzt die Nummer 11, das ist Charlie Dörfel, nach innen, ist drüben auf der rechten Seite in einen Zweikampf gegen Foncho verwickelt, bringt den Ball an ihm vorbei auf Jürgen Werner. Jürgen Werner dribbelt, wird angegangen von der Nummer 4 von Gracia, der den Ball über die rote Aschenbahn ins Ausstößt. Einwurf für den HSV durch Jürgen Werner. Über 20 Meter nach innen gegeben, genau in den Strafraum, aber gelungene Kopfballabwehr von Gensana. Jochen Meinke stößt nach in des Gegners Hälfte. Uwe Seeler wird von Kubala vom Ball gedrängt, aber sofort ist Jürgen Werner da. Hoch und schön auf Klaus Stürmer gehoben. Ramayes ist raus, aber auch diese Aktion war vergeblich, weil der aufmerksame Schiedsrichter Versaib aus Belgien wieder die Abseitsposition von Klaus Stürmer erkannt hat. Er zeigt es an, durch Handaufheben, indirekter Freistoß also, wie das beim Abseits üblich ist. Der Ball ist geschlagen in die gegnerische Hälfte, in die Hälfte des HSV, auf dem Kopf von Suárez gegeben, dann zu Kosic, aber dann prallt der Ball ab auf Meinke, von Meinke auf den linken Läufer Wulff. Wulff jetzt im Passball, flach gespielt auf Dörfel, der unfair angegangen wird von Foncho, der ihm von hinten die Faust in den Nacken setzt. Freistoß, genau auf der Mittellinie, Kubala legt den Ball zurecht, verzögert natürlich auch dadurch ein bisschen die Aktion. Außerdem müssen wir noch warten, bis er 9 Meter vom Ball ist. Und ich weiß nicht, über den Beifall kann man deshalb geteilter Meinung sein. Da hatten jetzt die Spanier Glück, dass dieser Freistoß auf den Kopf von Segarra kam und über dessen Scheitel genau in die Arme von Ramayes rutschte. Charlie Dörfel war sehr aufmerksam, war da und das hätte gefährlich ausgehen können. Aber blitzschnell wechseln die Situationen. Wir sind am Strafraum des HSV. Der Rechtsaußen hat eine Chance. Geschossen, aber vorbei. Da hat der HSV Glück gehabt. Mit 2 Mann, mit Kosic und Evaristo, hat man die 3 Abwehrspieler des HSV ausmanövriert. Und Horst Schnorr hat außerdem Glück gehabt, weil er die richtige Ecke diesmal nicht erkannt hatte. Aber der Ball sauste etwa um 1 Meter am Tor vorbei ins Aus. Freistoß für den HSV. Ein unbeabsichtigtes Foul von Kubala, würde ich sagen. Aber eine klare Regelwidrigkeit. Das konnte er nicht sehen, dass Klaus Stürmer hinter ihm stand. Bis jetzt war es ein großartig faires Spiel. Der Freistoß ist ausgeführt vom linken Läufer Wulff auf Uwe Seeler gegeben. Uwe Seeler wartet, bis er angegangen wird. Das Dribbling ist gelungen, schiebt den Ball an 2 Spaniern vorbei. Auf den jetzt hinausgegeben zu Jürgen Werner, der mit offensiv geworden ist, der sofort weiterleitet zu Neißner. Neißner lang und nun wollen wir sehen. Ramayes springt höher als Klaus Stürmer, reißt den Ball an sich, hat ihn nach 2 Schritten sofort wieder abgeschlagen in die gegnerische Hälfte. Ein Winken des Linienrichters wird ignoriert von Schiedsrichter Versailles, aber das ist auch nicht so schlimm. Jochen Meinke war da und hat den Ball zurückgeschoben in die griffbereiten Arme von Horst Schnorr. Horst Schnorr sofort abgeworfen auf Jürgen Werner. Jürgen Werner auf Neißner, der mir gut gefällt. Sofort hat er Uwe Seeler angespielt. Uwe Seeler spielt zu Klaus Stürmer. Der wird blockiert, etwas unfair. Ich sage indirekter Freistoß wegen Sperrens ohne Ball von der Nummer 6. Segarra, der einfach Klaus Stürmer nicht mehr an den Ball kommen ließ. Jawohl, Versailles hat es jetzt erkannt und entscheidet direkt an der Strafraumgrenze der Spanier auf indirekten Freistoß für den HSV. Wieder zeigt das an durch Handaufheben. Trotzdem müssen die Spanier 9,15 Meter vom Ball. Und den, der Halbrechte, legt sich den Ball zurecht. Das sind natürlich Profimanöver, wenn die Nummer 5 Segarra nicht vom Ball geht. Sehr schön ausgeführt auf Charlie Dörfel, der köpft nach innen und dann köpft Gensana den Ball an seinem Tor vorbei, über die Torauslinie zum ersten Eckball für den HSV. Das sah sehr gefährlich aus für die Spanier, die jetzt den ersten Eckball von links über sich ergehen lassen müssen. Klaus Stürmer, der Halblinke, ist hinausgeeilt, läuft an, schlägt den Ball sehr schön nach innen, der kommt am 5-Meter-Raum herunter, Kopfballabwehr vom linken Verteidiger Gracia, der den weiten Ball nach vorn schlägt auf die linke Seite. Und da ist Corpion hinübergeeilt, weil Evaristo mit ihm gegangen war. Kann zunächst klären, aber Evaristo setzt sich noch einmal sehr gefährlich ein. Und Schnorr muss weiter rauslaufen bis an die Strafraumgrenze, um den Ball, diese Rückgabe aufzunehmen. Das hat er getan, hat abgeworfen auf Uwe Seeler. Halber Fallrückzieher von Uwe Seeler auf die linke Seite. Aber so schnell konnte Charlie Dörfel nicht sein. Dazwischen gegangen ist Gensana mit der Nummer 3, der Mittelläufer, der sofort geklärt hat. 22 Minuten gespielt hier im Volksparkstadion zu Hamburg und immer noch unentschieden 0:0 zwischen dem HSV und dem FC Barcelona. Und der FC Barcelona greift an über die linke Flanke, über Suko, der jetzt hineinflankt in den Strafraum. Da regt sich der rechte Verteidiger Krug, der zunächst klären kann. Die Gefahr ist nicht beseitigt. Jetzt ist sie vorbei, als Kubala den Ball zu hoch ansetzt und ihn über das Tor des HSV hebt. Und diese kleine Spielunterbrechung wollen auch wir benutzen, um einen Sprecherwechsel vorzuführen. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Heinz Deutschendorf. Abschlag vom Tor des Hamburger Sportvereins ausgeführt. Horst Schnorr weit in die Mitte geschlagen, aber schon abgewehrt von den Spaniern, die auf der rechten Seite aufbauen. Evaristo im Ballbesitz setzt Foncho ein, der weit nach vorne geeilt ist. Der gibt zu Suko, der auf dem rechten Flügel auftaucht. Sukos Flanke mit dem rechten Fuß landet im Strafraum des HSV, wird aber abgewehrt von dem aufmerksamen rechten Verteidiger Krug, der gleich jetzt seinen Rechtsaußen Klaus Neißner anspielt. Doch Neißner wird über die Seitenlinie gedrängt. Das bedeutet also Einwurf für die Gäste aus Spanien. Ausgeführt vom linken Läufer Segarra. Segarra nach links außen zu Suko. Schöne Abwehr, direktes Reingehen von Jochen Meinke und der Ball wieder ins Ausgegangen. Allerdings etwas mehr in die Hälfte der Spanier hineingespielt. Vielleicht 2 Meter in der eigenen Hälfte auf der linken Spielseite. Ausgeführter Einwurf vom linken Verteidiger Grazia. Grazia spielt jetzt Segarra an. Grazia mit weitem Schlag in die Hälfte des HSV, in den Strafraum. Da kommt Suarez an den Ball, gibt zurück zu seinem Linksaußen Suko. Der läuft vorbei an einem HSV, bleibt aber hängen schließlich an Jochen Meinke, der kompromisslos in den Mann hineingeht und die Situation klärt mit einem 25-Meter-Schlag. Uwe Seeler in Szene setzt. Uwe Seeler hat jetzt 3 Spanier vor sich, nur 2 Rot-Weiße in der Hälfte der Gäste und schöne Kombination. Schuss von Charlie Dörfel, der vielleicht auf dem Elfmeterpunkt den Ball erhält, aber um 2 Meter über das Tor von Ramayes zieht. Ja, 2 Dinge waren in den ersten 20, 22, 23 Minuten hier zu beobachten. Der HSV wieder ebenso wie in Barcelona auf Manndeckung eingestellt. Jeder Abwehrspieler hat seinen Angriffsspieler vor sich. Jeder Stürmer deckt mit die gegnerischen Läufer. Und auf der anderen Seite die Spanier, die nicht von der ersten Minute an aus sich ganz herausgehen. Man hat nicht den Eindruck, dass sie einen Überraschungserfolg hier erzielen wollten, wie sie es drüben in Spanien getan haben. Sie spielen konzentriert, auch deckungstreu und wollen dem HSV kein Tor lassen. Er jetzt angreift auf der linken Seite, durchgebrochen. Der kleine Meißner ums Spiel, 2 Mann. Klaus Sturm hat immer einen Schuss und über das Tor. Jetzt kommt der HSV langsam aus der eigenen Hälfte raus. Die Angriffe, die zwar gut waren in den ersten 20 Spielminuten, aber nicht unbedingt zwingend. Sie werden jetzt auch mit dem krönenden Torschuss abgeschlossen. Bis jetzt lagen die Schüsse ein bisschen daneben, ein bisschen zu hoch. Aber was nicht ist, kann auch werden. Freistoß ausgeführt, hoch das Bein und faul raufgegangen Uwe Seeler. Aber Versaib lässt weiterspielen. Allerdings ahndet er 1 Sekunde später ein Foul von Werner an dem Halbrechten der Spanier, an Kocsis, der übrigens bisher noch nicht so zur Geltung kam, wie wir es eigentlich uns hier vorgestellt hatten und wahrscheinlich, wie es sich die spanische Mannschaftsführung auch gedacht hat. Kubala weit zurückhängt, auch das ein typisches Merkmal für dieses Spiel. Kubala spielt hier zurückhängenden Mittelstürmer. Die Sturmspitze soll Kocsis bilden, der allerdings etwas stumpf geworden ist, hat den Ball, gibt auf die halblinke Position. Suko wird angegriffen, bleibt im Ballbesitz, noch einmal nachgeschlagen jetzt von dem rechten Verteidiger der Hamburger, von Krug, der auf die halbrechte Position spielt, zu Klaus Stürmer, aber abgewehrt von Grazia, nicht weit genug und weit aufgerückt. Noch einmal der kleine Krug im Ballbesitz auf die Rechtsaußenposition. Grazia war aufmerksam, hat diese Aktion durchschaut und hat einen weiten Schlag nach vorn gegeben in Mittelstürmerposition. Kubala auf die rechte Seite hinübergibt zu Suko, dem Linksaußen, der flankt gefährlich, ganz gefährlich. Und Meinke klärt zwar mit Kopfball noch nicht weit genug, es brennt immer noch im Strafraum der Hamburger, als schließlich Kubala im Hintergrund auftaucht in halbrechter Position, versucht einen HSV-Mann zu umspielen. Und zwar war es Dörfel, der zurückgegangen ist, dann aber hängen bleibt und schließlich Suko einsetzt. Suko wird gefoult, Vorteil weitergespielt, richtig vom Schiedsrichter. Hochspringt Evaristo, kommt nicht an das Leder ran, hat jetzt allerdings eine Möglichkeit, das 4 Meter schießt und Schnorr hat die beiden Fäuste hochgerissen. Eine glanzvolle Abwehrtat des langen Hamburger Torwächters, der in dieser Sekunde seine Mannschaft vor einem Torverlust bewahrt. Abschlag vom Horst Schnorr, der Evaristo jetzt vor sich hergeschoben hat. Und Evaristo, ja, wie soll man das einigermaßen höflich ausdrücken? Er zeigt ganz einfach dem belgischen Linienrichter einen Vogel, als wollte er sagen, das war doch unfair. Hier hätte doch ein Freistoß gepfiffen werden müssen. Das darf Schnorr nicht tun. Nun, Schiedsrichter Versaib hat es nicht gesehen. Das Spiel läuft weiter. Ball jetzt in der rechten Spielhälfte des HSV in der eigenen Verteidigung aufgebaut. Der Angriff aus der Deckung heraus von Werner zu den gegeben, der in Rechtsaußenposition auftaucht. Angegriffen wird von der Nummer 10 von Suarez. Und Suarez weiß ich nicht anders zu helfen, als den Ball über die Auslinie zu schlagen. Also Einwurf für die Rothosen aus Hamburg. Einwurf in der rechten Spielhälfte wird ausgeführt. Schöner weiter Einwurf. Dort ist Verteidiger Grazia mit Klaus Stürmer im Zweikampf. Grazia sieht Ramayes stehen und der 11. Feldspieler, kann man schon sagen, denn Ramayes ist immer aus seinem Torraum heraus. Er spielt immer mit, hat aufgepasst, eingegriffen und auf die rechte Seite hinaus abgeschlagen, aber nicht an den eigenen Mann, sondern auf Kopion. Kopion gleich zu Dörfel gespielt und der wird angegriffen von dem aufmerksamen Foncho. Foncho, der erst in diesem Jahr zu großen Lorbeeren in der Mannschaft des 1. FC Barcelona kam, hat den Ball ins Ausgedrückt. Einwurf für die Rothosen, ausgeführt von Dörfel. Schöner Einwurf, weiter Einwurf in die Mitte hinein. Zweikampf zwischen Uwe Seeler und Mittelläuferin Zahner. Und Schiedsrichter Verseib pfeift Freistoß. Freistoß für den 1. FC Barcelona, weil wahrscheinlich der Uwe seinen Ellenbogen in die Magengrube von Genzane gebohrt hatte. Freistoß also vielleicht 4-5 Meter vor der Strafraumlinie in der rechten Spielhälfte der Spanier beim Stande von 0-0. Genzane selbst führt den Freistoß aus, spielt allerdings auf Meinke. Und Meinke gibt den Ball nach links hinaus. Zu hoch, zu ungenau gespielt. Da ist Foncho, einer der wenigen Spanier. Er und Genzane, sie betreiben hier die Manndeckung in diesem Spiel, die so messerscharf am Manne sind und natürlich unangenehm für ihre gefährlichsten Gegenspieler. Man sieht ja auch in Dörfel und in Seeler die gefährlichsten Gegenspieler des spanischen Meisters. Nun, sie sind eben immer am Ball und sie stören die Aktionen unserer Hamburger Stürmer. Auf der rechten Seite die Spanier jetzt im Ballbesitz in halbrechter Position. Versucht sich Suko durchzuschlängeln, er wartet, aber niemand bietet sich an. Kotsche steht vor ihm, wartet einen Augenblick. Suko jetzt in die Mitte gespielt zu Kubala, der aus 40 Metern einen Schuss loslässt. Ein ganz tolles Ding in die linke untere Ecke. Aber Horst Schnorr war auf dem Posten, er fiel förmlich in dieses Geschoss hinein und konnte so den scharfen Ball, der allerdings von zu weit geschossen war, halten. Freistoß, der Abschlag von Schnorr landete auf dem Arm von Foncho, Freistoß in der linken Angriffshälfte der Hamburger, vielleicht 6-8 Meter von der Mittellinie entfernt, ausgeführt von Uwe Seeler. Uwe Seeler zu den wird jetzt angegriffen von seinem Gegenspieler Segarra. Noch einmal in die Mitte gespielt zu Uwe und der Uwe will Charlie Dörfel einsetzen, aber sein Steilpass ist viel zu scharf, ist viel zu hart, da konnte Dörfel nicht herankommen. Der Ball geht über die Torlinie ins Aus und Abschlag vom Tor der Spanier. Gespielt jetzt im Hamburger Volksparkstadion vielleicht 27, 28 Minuten und Abschlag ausgeführt, abgefangen von dem linken Läufer Wulff, der sich sehr gut macht und eine ausgezeichnete erste Halbzeit hat. Er hat sich gar nicht beeinflussen lassen von den vielen Stimmen vor dem Spiel. Nun er oder Pichowiak, wir wollen das berücksichtigen. Es ist nicht einfach für einen Mann zu warten und erst in letzter Minute nominiert zu werden. Wulff spielt einen ausgezeichneten Ball. Jürgen Werner jetzt nach rechts hinübergeschoben. Und noch einmal Jürgen Werner auf die rechte Seite zu Meißner. Aber der kleine Meißner hat sich eben vertan. Er wollte links vorbei, überlegte sich dann einen Augenblick zu lange und spielte rechts vorbei. Fiel dabei hin, der Ball in der Hälfte des HSV. Weiter Abwehrschlag jetzt von Meinke. Abgewehrt noch einmal. Ein Stoppversuch von Meißner misslingt. Und Grazia schickt. Ja, wen schickt er? Niemanden schickt er. Der Ball geht ganz einfach in den Torraum des HSV, wo Schnorr herausgelaufen ist und aufnimmt, aus der Hand abschlägt. Weit über die Mittellinie. Dort steht die Nummer 5. Das ist Vergés. Vergés im Kopfballduell mit Klaus Stürmer ist Sieger geblieben, aber schon wieder abgefangen von Wulff. Wulff setzt sich im Mittelfeld großartig ein und hat Kotsches anscheinend schon etwas den Schneid abgekauft. Denn der Mann, der in der Weltmeisterschaft den Bern so großartig Ungarn vertrat, er spielt etwas lustlos, scheint es mir. Ich weiß nicht, ob Rudi Michel der gleichen Ansicht ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass er unbedingt eine Verstärkung der Spanier ist gegenüber dem ersten Spiel in Barcelona, wo er nicht mit von der Partie war. Der Ball in der linken Spielhälfte, der Spanier in der Angriffshälfte, wird geführt von Suko. Eingesetzt jetzt Suarez. Suarez gibt den Ball zurück und weiter Schuss von der Nummer 11. Von Suko auf das Tor von Schnorr, aber daneben gezielt vielleicht 5, 6 oder gar 8 Meter ist der Ball am Tor von Schnorr vorbeigegangen. Und so kann sich Horst Schnorr den Ball in Ruhe zurechtlegen, schaut, wo seine Mitspieler stehen, die alle jetzt in der eigenen Hälfte sind. Die Spanier im Augenblick haben sich eine gewisse Feldüberlegenheit herausgespielt, herausgekämpft, muss man fast sagen, denn der HSV spielt leidenschaftlich, genauso wie es drüben in Spanien getan hat. Einwurf also in der Spielhälfte des HSV, auf der rechten Seite ausgeführt von Foncho. Foncho spielt Kubala an, Kubala, der immer wieder weit zurück von hinten das Spiel aufbaut. Großartig, die Deckung der Hamburger versteht aufzureißen, hat jetzt allerdings einen Pass getan, der seinen Mitspieler Kocsis in die Verlegenheit bringt, einen Zweikampf mit Werner riskieren zu müssen. Werner ist etwas leichtsinnig, kommt nicht an den Ball, den er sich selbst vorgelegt hat, zu weit vorgelegt hat, heran. Flanke von Suárez in die Mitte hinein. Möglichkeit jetzt für die Spanier, und zwar von Evaristo. Evaristo zu Kubala. Kubala schießt. Ja, Sie haben es gemerkt. An dem Aufatmen der 70.000 hier im Volksparkstadion in Bahrenfeld, dass dieser Ball am Tor vorbeiging. Er war sehr scharf, aber nicht platziert. Abschlag von Schnorr auf den Fuß eines spanischen Angriffsspielers, und zwar war es Kocsis, aber er hat ihn nicht halten können. Das Leder ist abgeprallt vom Unterschenkel, und Einwurf für den HSV. Der HSV auf der linken Seite jetzt. Ein Fallrückzieher von der Nummer 3. Das ist Genzana in die Mitte hinein. Das war sehr gefährlich von dem Mittelläufer. Gott sei Dank war kein Hamburger, für die Spanier muss man sagen, Gott sei Dank war kein Hamburger Stürmer da, sodass dieser Angriff abgewehrt wurde. Immerhin auf Kosten eines Einwurfs für den HSV in der linken Spielhälfte der Spanier. Uwe Seewer selbst wirft den Ball in die Mitte, angenommen direkt. Müsste gespielt werden, noch einmal zu Uwe Seeler, der lauert förmlich auf den Ball. Aber Klaus Stürmer hat offenbar seinen Mittelstürmer nicht gesehen und hat einen Spanier angespielt. Immerhin Einwurf für den HSV ausgeführt von Jürgen Werner. Und gibt es eine Ecke? Nein, es gibt einen Ausball. Foncho hat in höchster Not geklärt, hat den Ball vielleicht 3-4 Meter vor der linken Eckfahne ins Ausgespielt. Und der vierte oder fünfte Einwurf hintereinander im Abstand von 60-70 Sekunden für den HSV. Spezialist Werner wirft. Passt bis auf den Elfmeterpunkt. Schöner Einwurf, aber im Kopfball sind die Spanier hier besser. Das ist gar keine Frage. Sie gewinnen fast jeden Kopfball-Zweikampf. Noch einmal Werner, der weit aufgerückt ist, sehr offensiv spielt, im Ballbesitz, flankt in die Mitte hinein, gibt jetzt allerdings, wollte in die Mitte hinein flanken, abgewehrt, gibt jetzt zu Dörfel, der angegriffen wird von Foncho, und Schiedsrichter Verseib aus Belgien ermahnt den spanischen Abwehrspieler, nicht ganz so hart, nicht ganz so mit unerlaubten Mitteln einzusteigen. Pfeift auf Freistoß, direkten Freistoß für den HSV in Höhe des Strafraums in der linken Spielhälfte. Schön gemacht, dieser Freistoß von Jürgen Werner auf die kurze Ecke von Ramayes. Aber der Zauberer zwischen den Pfosten im Tor des FC Barcelona, er hat sich gar nicht bemüht. Er sah, dass dieser Ball über die Querlatte gehen würde. Ausball also, stand immer noch 0-0. Und der HSV hat, das kann man sagen, sich jetzt etwas von dem Druck der Spanier in den letzten 5-6 Minuten wieder freigemacht, ist seinerseits zum Angriff vorgegangen. Und das muss er ja auch, denn wenn der HSV mindestens einen Wiederholungsspieler zwingen will, nun, dann muss mit einem Torunterschied gewonnen werden. Ein 0-0 nützt hier gar nichts, dann sind die Spanier im Europacup-Endspiel. Auf der linken Seite Charlie Dörfel. Larpourlar, Kunst um der Kunst willen, zu lange am Ball gewesen. Und da hat schließlich Kubala drüber gehalten. Immerhin ein Freistoß für den HSV herausgekommen. Und ganz unfairer Einsatz von hinten, ist Foncho hereingegangen in Klaus Stürmer. Das war übel, das muss nicht sein. Der Sünder steht auch vor Verseib, der keinen Zweifel darüber lässt, wie er über dieses Spiel denkt. Aber Freistoß schon ausgeführt, psychologisch sehr richtig. Die Spanier waren noch im Reden begriffen und sie hatten sich nicht aufgebaut. Aber der Freistoß landete nicht auf dem Fuße eines Hamburger Angriffsspielers, sondern Foncho war wieder schon zur Stelle, war zurückgelaufen und hat geklärt. Auf die rechte Seite gespielt, wo jetzt die Nummer 8 Suárez am Ball ist. Suárez zu Kocsis, Kocsis zu Evaristo auf dem rechten Flügel, versucht vorbeizukommen an dem linken Verteidiger Kurpion, aber Kurpion hat schön geblockt, ist in die Mitte hineingegangen und da hat auch Meinke aufgepasst. Meinke, der angegriffen wird, wiederum von dem blonden Kubala, und Freistoß gepfiffen für den HSV, weil Kubala nach Meinke geschlagen hat, als der Ball schon fast von dem Fuße des Hamburger Mittelläufers gesprungen war. 3 Freistöße also für die Hamburger. Das Spiel wird etwas hektisch, wird etwas aufgeregt, und wir wollen nur hoffen, dass Versaib hier die Ruhe behält, dass er das Spiel in der Hand behält. Auf der rechten Seite jetzt ganz gefährlich durchgebrochen. Suárez schlänzt den Ball mit dem Innenist da rein, gibt ihm Effe, und da war auch Evaristo, aber im gleichen Augenblick Horst Schnorr raus, der abschlägt und Uwe Seeler einsetzt. Uwe Seeler dringt jetzt in die Hälfte der Spanier hinein. Sein Pass landet auf Klaus Stürmer, aber Klaus Stürmer wird schon abgeblockt von Kubala. Es ist unglaublich, was der Mittelstürmer macht. Er ist eben noch vorne gewesen und erinnert heute vielleicht sogar an Di Stefano und der Art seines Spieles, wie er es hier bringt, wie er vorne und hinten ist, ein unentbehrlicher Motor seiner Mannschaft. Überraschend die Kondition, die er hat. Wir sind gespannt, ob er das auch in der zweiten Halbzeit noch aushält. Der Ball in der Hälfte der Spanier, auf der linken Spielhälfte, von Gracia nach vorne gespielt zu der Nummer 6, zu Segarra. Segarra, der Mannschaftsführer, in die halblinke Position und gestoßen worden von Skorpion ist Evaristo in der Mitte des Spielfeldes, aber da hat Versalp sehr gut gesehen, obwohl er 20, 25 Meter vom Tatort entfernt stand. Evaristo flog auch vielleicht eine Spur zu heftig nach vorn bei diesem Angriff. Freistoß also für die Spanier, 10, 12 Meter vor der Strafraumlinie, direkt, fast direkt in der Mitte vor dem Tor von Horst Schnorr. Eine Mauer ist aufgebaut, 3-4 HSV, ein harter, ein gewaltiger Schuss war dieser Freistoß. Aber er ist über die Querlatte gegangen, also die Gefahr für den HSV ist vorübergegangen. Weiterhin der Spielstand 0-0. Die Nervosität hat sich hier im Stadion vielleicht noch nicht gelegt. Bei den Spielern muss ich sagen, im Unterschied zu Barcelona, wo die 22 in den ersten 15 Minuten sehr zerfahren wirkten, ist es ruhiger geworden, ist es besser geworden. Die Angriffe werden planmäßig aufgebaut, ohne dass man sagen kann, dass hier eine Mannschaft schon wirklich zwingende, wirklich entscheidende Tormöglichkeiten gehabt hat. Die Spanier in der rechten Seite jetzt im Ballbesitz. Und zwar die Nummer 8, Kocsis, setzt Evaristo rein. Evaristo geht rechts vorbei an Corpio und dribbelt ganz kurz, flankt in die Mitte hinein und sein Ball, sein Flankenball, flach hereingeschlagen, landet am Außennetz. Also Horst Schnorr braucht nicht seine Hand zu rühren, hat vom Boden abgeschlagen auf die linke Spielseite hinaus zu Charlie Dörfel. Dörfel gleich wieder zu Klaus Stürmer, Stürmer zu dem, der in Linksaußenposition aufpasst, mit dem Innenriss in die Mitte hineinschlägt und Uwe Seeler blickt ihn vorwurfsvoll an, hoch hereingeschlagen. Das war doch die Devise von Trainer Mahlmann im Gegensatz zu Barcelona, hier heute flach zu spielen, weil die Spanier eben im Kopfball etwas stärker sind und weil Uwes Kräfte nicht unbedingt in solchen Zweikämpfen aufgebraucht werden müssten. Am Ball jetzt, halb links, Suarez auf der rechten Spielseite, ins Ausgegangen das Leder, Einwurf für den HSV, ausgeführt von Jürgen Werner und Foul von Foncho, ohne Ball geschlagen. Die Spanier bedienen sich jetzt aller Mittel der südamerikanischen, hätte ich beinahe gesagt, der südländischen Profis. Sie wissen hier, dass es wichtig ist, den Gegner nervös zu machen, damit er nicht zu einer überraschend großen Leistung vielleicht noch wenige Minuten vor Halbzeit hier aufläuft. Denn 0-0 bis zur Pause, ich glaube, das dürfte dem Spielplan, dem Schlachtplan des spanischen Trainers Orizaola durchaus entsprechen. Abschlag von Schnorr ist in der Hälfte der HSV-Mannschaft geblieben, weit nach hinten gegangen. Den setzt jetzt Klaus Neisner ein, der einen Steilpass, der nicht ankommt, zu Uwe Seeler bringen will. Und Mittelläufer Prenzhaner schlägt den Ball in die Zuschauerkulisse. Pfiffe der Zuschauer, die darüber nicht glücklich sind, denn sie wollen, dass das Leder läuft. Sie wollen hier ein spannendes, ein schnelles Spiel ohne unnötige Unterbrechung haben. Schöner Fallrückzieher jetzt auf dem Boden von Genzana und das objektive Hamburger Publikum klatscht dieser Leistung des Mittelläufers der Gäste Beifall. Ebenso wie die Spanier dem HSV drüben Beifall gezollt haben bei guten Aktionen, das wollen wir sagen, so tun es die Hamburger umgekehrt auch. Aber nun Gefahr für den HSV in der halbrechten Position, ist Kocsis aufgebraucht. Kocsis auf die rechte Seite hinaus zu Evaristo, der wird angegangen von Corpion und der lange Hamburger hat sich nicht düpieren lassen, ist nicht auf die Körpertäuschung hereingefallen, allerdings auf Kosten eines Eckballs für die Spanier, die damit ihren vierten Eckstoß erzielt haben. Eckball wird ausgeführt von rechts von Mittelstürmer Kubala. Aufgebaut die Abwehr der Hamburger. 5 Spanier. Kurze Ecke zu Foncho, der weit aufgerückt ist. Und gefährlich, gefährlich in die lange Ecke. Schnorr war nicht auf dem Posten. Er hatte keine Abwehrchance in diesem Augenblick. Aber Rechtsverteidiger Krug war da. Und noch einmal Gefahr. Weite Flanke von Kocsis. Wieder auf den Kopf von Suko. Und der Ball streicht jetzt den Suko. Vielleicht aus halblinker Position, aber zu nah aus spitzem Winkel auf das Tor von Schnorr schießt. Über die Latte ins Aus. Ja, das war wirklich die große Möglichkeit für die Spanier zum 1-0 vor der Pause zu kommen. Und ein Blick auf die Uhr, noch 3 oder 4 Minuten zu spielen. Dann wird Schiedsrichter Versaip aus Belgien die ersten 45 Minuten in diesem packenden Spiel abpfeifen. Aber jetzt Zucker am Ball und der Linksaußen der Spanier wird angegriffen in letzter Zehntelsekunde von Rechtsverteidiger Krug, der seine Sache wieder großartig macht und den Mann, der auch in Barcelona nicht dabei ist, hier kaum zur Entfaltung kommen lässt. Wiederum also, das hören Sie aus meinen Worten, ein dickes Lob für die HSV-Verteidigung, die ihre glänzende Abwehrleistung aus dem ersten Spiel wiederholt. Aber das reicht nicht, das müssen wir sagen. Es muss noch etwas dazukommen. Der Sturm muss sich mehr entfalten. Man muss wahrscheinlich in den zweiten 45 Minuten offensiver spielen, um die Chance für das Endspiel zu wahren. Jürgen Werner im Ballbesitz in der linken Spielhälfte wartet einen Augenblick. geht jetzt in die Hälfte der Spanier hinein, passt Uwe Seeler an, der dribbelt, geht zu Klaus Stürmer, Kurzpassspiel der beiden und da ist Genzano auf dem Posten, nicht weit genug, noch einmal Klaus Stürmer mit dem Knie reingegangen, aber Vorteil, der unparteiischer Versailles-Boss Belgien lässt weiterspielen, doch die HSV-Mannschaft schon wieder im Ballbesitz und ein hoher Pass zu Uwe Seeler, der mit Hackentrick nach rechts hinausgibt, zu seinem Rechtsaußen. Neisner zögert einen Augenblick, versucht vorbeizugehen. Warum gibt er nicht gleich ab? Das ist gelungen. Mit dem linken Fuß vorbeigegangen zu Uwe Seeler in Höhe der Strafraumgrenze. Noch einmal herausgespielt. Das musste nicht sein, Uwe. Und auch das musste nicht sein, Neisner. Das hätten wir hier billiger haben können. Gleich eine Flanke. Und die Gefahr vor dem Tor von Ramayes wäre zweifellos um ein Vielfaches erhöht worden. Nun ist es nur zu einem Einwurf gekommen für den HSV in Höhe der Strafraumlinie in der rechten Spielhälfte der Spanier. Rückzieher von Uwe Seeler, Ramayes ist raus. Das ist keine Gefahr für den spanischen Torhüter. Außerdem war Klaus Stürmer auch vielleicht 2-3 Meter vom Ball entfernt. Ramayes tickt jetzt den Ball, Pfiffe der Zuschauer und weiter Abschlag weit über die Mittellinie in die Hälfte der Hamburger hinein. Kopfballrückgabe von Kopjun und Schnur ist auch aus dem Tor rausgegangen, tippt jetzt ebenfalls den Ball und schlägt seinerseits in die Hälfte der Spanier. Versucht auf den Kopf von Uwe Seeler zu spielen, aber wie gesagt, da ist Genzano, der Mann ist nicht zu überwinden im Kopfballspiel. Ganz selten gelingt es dem Uwe da mal einen Stich zu bekommen und der Ball jetzt in der rechten Angriffshälfte der Spanier ins Ausgegangen. Auch nur noch wenige Sekunden zu spielen, Versailles blickt bereits auf die Uhr. Die ersten 45 Minuten sind in diesem Augenblick vorbei. 0:0 unentschieden ist der Stand. Eine gute Leistung, wollen wir sagen, der Hamburger, nicht eine überragende Leistung, das war es noch nicht. Eine kämpferisch gute Leistung auch der Spanier, die vielleicht ein ganz klein wenig mehr vom Spiel hatten und diese eine große Möglichkeit, die vereitelt wurde durch Rechtsverteidiger Krug, der schon für seinen geschlagenen Torwächter Schnorr auf der Linie stand und den Ball aus dem Tor herausschlug. 0:0 also der Stand und Sie, meine Damen und Herren zu Hause, haben jetzt ein wenig Zeit, sich zu erholen, nachzudenken, zu diskutieren. Wir verabschieden uns bis zum Beginn der zweiten Halbzeit aus dem Volksparkstadion in Hamburg. Die Unterhaltung der 71.000 während der Halbzeitpause verlief etwas gedämpfter als vor 6 Wochen bei der Halbzeit im Spiel gegen den FC Burnley. Und der Optimismus der Hamburger, die da glauben, der HSV könnte das schier Unmögliche möglich machen, ist ein bisschen gedämpft worden. Das sagt nur etwas gegen die Leistung des HSV, von dem es auf der anderen Seite so viel Gutes zu sagen gibt, trotz des 0:0 Zwischenstandes. Wer mehr erwartet hat, hat vielleicht zunächst zu viel verlangt. Aber wer wagt das zu sagen, denn noch sind 45 Minuten hier zu spielen und noch sind die Würfel nicht gefallen. Denn der HSV hat gegen eine Klasse-Mannschaft zu spielen, gegen eine Elf von absoluten Könnern. Das haben wir hier heute in den ersten 45 Minuten im Hamburger Volksparkstadion bestätigt gefunden. Und das 0:0 ist an sich schon eine großartige Leistung hier in diesem Spiel gegen den FC Barcelona. Aber man verlangt eben mehr, weil der Wunsch nach dem Sieg, nach dem Erfolg da ist, um den deutschen Meister ins Endspiel um den Europapokal zu bringen. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Schilderung der ersten Halbzeit durch beide Sprecher gehört haben, dann werden Sie vernommen haben, dass der HSV zuerst in die Defensive gedrängt war. Dieser HSV, der jetzt in der zweiten Halbzeit zu dieser Sekunde angespielt hat, dass er die ersten 25 Minuten darauf bedacht sein musste, die Spanier abzufangen, die 3-4 großartige Gelegenheiten hatten, die aber alle Horst Schnorr mit einer einzigen Ausnahme großartig auf dem Posten sahen. Und einmal, als er schon geschlagen schien, da rettete etwa nach 30 Minuten der rechte Verteidiger Krug für ihn. Der HSV greift an, sein Rechtsaußen Neisner versucht zu flanken. Die Flanke springt ab von einem Abwehrspieler, der Spanier Neisner reklamiert Hand im Strafraum, aber das ist wohl nicht gewesen. Es gibt den zweiten Eckball in diesem Spiel für den Hamburger Sportverein. Von rechts wird ihn jetzt Uwe Seeler treten oder ist das Charlie Dörfel? Denn es wird schon ein bisschen dunkel hier im Hamburger Volksparkstadion. Charlie Dörfel ist es, schlägt den Ball nach innen, die Abwehr steht gut, Uwe springt hoch. Er springt hoch, aber er kommt nicht an den Ball, wie so oft in den ersten 45 Minuten. Und wenn ich einerseits sagen muss, dass die Deckung des HSV in der ersten Halbzeit großartig formiert hat, dass man diese unwahrscheinlich rochierenden 5 Stürmer der Spanier immer wieder abgeblockt hat, so muss ich hier den leisen Vorwurf machen, dass man die Bälle viel zu hoch nach vorn gespielt hat und dass man die Methode Uwe flach anzuspielen nicht befolgt hat. Nur so wäre ein erfolgreiches Spiel gegen die Profis aus Katalanien möglich gewesen. Aber dazu ist es nicht gekommen, weil die Bälle zu hoch nach vorn geschlagen wurden. Und ich hoffe, dass Trainer Mahlmann jetzt die Devise ausgegeben hat: absolut flach spielen. Die Spanier sind 11 Einzelkönner. Sie sind großartige Fußballer. Sie hatten die besseren Möglichkeiten. Aber wir haben auch gesehen, als sie in der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts ein bisschen in Bedrängnis kamen, dass sie nicht immer ganz sauber kämpfen. Zum Glück ist in Versailles aus Belgien ein absolut sicherer Schiedsrichter da. Jetzt gibt es drüben auf der Gegenseite ein heftiges Duell zwischen Corpion und Evaristo, dem Rechtsaußen. Schiedsrichter Versailles ist hinzugeeilt, hat die Diskussion beendet und entscheidet auf Freistoß für den HSV aus der eigenen Hälfte heraus. 0:0 also. Und die Aufstellungen sind so geblieben, wie sie gestern Abend in der Presse bekannt gegeben wurden, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt erst die Möglichkeit haben, die zweite Halbzeit zu hören, darf ich Ihnen also noch mal kurz sagen, dass der HSV natürlich ohne den verletzten Dieter Seeler spielt und dass die Spanier so wie vorgesehen spielen, aber ohne Garay, Villaverde und Chibor. Und alles andere, die Formation, werden Sie aus der Schilderung hören. Es gibt einen Freistoß, ich muss jetzt wieder hinunter zum Spiel. Für die Spanier, die in blauen Hosen, blau-rot, längs gestreiften Trikots spielen. Und der Sensationmann der ersten Halbzeit, das ist Kubala, der zurückgezogene Mittelstürmer, läuft draußen rechts etwa 2 Meter vom Strafraum entfernt an, hebt den Ball weich und wunderbar nach innen, Faustabwehr von Horst Schnorr. Ja, wenn der HSV Horst Schnorr nicht hätte. Und Nachschuss von der Nummer 6, das ist Segarra, der Kapitän und linke Läufer. Aber er hebt den Ball zwar gefühlvoll, doch zu hoch über das Tor vom HSV. Es bleibt beim 0:0. Und Schnorr hat es eilig, denn der HSV muss aufholen nach dem Austragungsmodus des Europapokals, denn er liegt ja nach dem Vorspiel immer noch mit 0:1 im Rückstand. Wenngleich, bitte verwechseln Sie das nicht, wenn Sie vom Fußball nicht so viel verstehen, das Spiel natürlich hier im Volksparkstadion unentschieden 0:0 steht. Jürgen Werner wirft ein, der sich wieder sehr verdient gemacht hat um die Beschattung von Suarez. Jetzt sehr geschickt gemacht auf Uwe Seeler, der auf rechts außen rangiert war, aber dessen flache Hereingabe wird abgefangen vom Mittelläufer Genzana, der Spanier. Sofort wieder Gegenstoß der spanischen Elf, abgefangen von dem, der in der Defensive steht beim HSV, wie immer in allen Europapokalspielen, und der sich seiner Aufgabe, Segarra ein bisschen zu bremsen, gut entledigt. Suarez war am Ball, sehr schön und weich hat er ihn zurückgegeben zum linken Verteidiger Gracia, dessen Flanke nach innen wird abgefangen vom Ersatzspieler des HSV mit dem Kopfball Wulff. Wulff bringt den Ball zu Charlie Dörfel, der jetzt kreist im Mittelfeld, und als er weiterspielen will, schlägt Kubala zwar vielleicht unbeabsichtigt den Ball mit der Hand herunter, Freistoß bereits ausgeführt durch Wulff, und jetzt drängt der HSV, drängt in die Hälfte des Gegners, Uwe Seeler am rechten Flügel, wartet, müsste flanken, die Abwehr ist gut gestaffelt, Kopfball von Foncho, der vor 3 Tagen zum ersten Mal für Spanien international gespielt hat, der rechte Verteidiger, und der durchaus eine internationale Partie auch heute im Kampf gegen den HSV liefert. Sein weiter Kopfball wurde vom Fuße Suarez weitergeleitet, hinaus auf die rechte Seite, aber dort abgefangen vom linken Verteidiger Corpion vom HSV, der zurückgibt zu Horst Schnorr. Horst Schnorr hat abgeschlagen in den Mittelkreis hinein. Da drücken und drängen die Spanier. Kopfballduell zwischen Evaristo, der überall ist, und Corpion. Corpion hat gewonnen, spielt den Ball hinaus zu den drüben auf der linken Seite, nach innen gegeben auf die Nummer 6. Das ist Wulff, der jetzt mit angreift. Der HSV wird sich sagen, alles oder nichts in diesem Spiel. Verloren haben wir zunächst einmal. Heute müssen wir gewinnen. Jetzt müssen wir offensiv spielen. Dörfel wird gebremst von Verges, dem rechten Läufer. Klar und korrekt vom Ball gedrängt. Da hilft kein Pfeifkonzert der 71.000. Aber die Menge kommt nicht zur Ruhe. Sie begleitet jede Aktion mit Beifall oder Missfallen. Jetzt hat Schnorr abgeschlagen. Auch dieser Abschlag ist abgefangen worden von links außen Suko drüben auf der rechten Seite. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so durcheinander wirbelt, dass man kaum in der Schilderung folgen kann, dass man nicht weiß, wer von diesen schwarzhaarigen Burschen nun links und rechts außen spielt. Aber jetzt zum HSV, der angreift. Gute Möglichkeit, aber Klaus Stürmer wurde gebremst. Jetzt könnte Wulff noch einmal nachsetzen, der sehr offensiv spielt, der so offensiv spielt, dass ich glaube, er hat den Platz getauscht. Er ist in einen Zweikampf verwickelt, verliert den Ball und wieder ist Foncho dazwischen gegangen und hat geklärt. Die Spanier entwickeln sich, sie haben nur zwei Mann vorne. Nicht Kubala spielt Spitze, sondern Kosic, der Exil-Ungar, verliert den Ball. Jetzt ist der Hexenkessel da, jetzt eine Möglichkeit für Uwe, Schuss, aber weit von der halbrechten Position an der Strafraumgrenze schlänzt er den Ball. 5 Meter am Tor des FC Barcelona vorbei. Der Ball geht ins Aus, Abschlag von Tor von Ramayes, der kaum ernstlich bedroht war und der uns trotzdem großartig gefallen hat, weil er ein kluger Spieler ist, ein Torwächter, der mitdenkt, der rechtzeitig herausläuft und die Bälle, wenn nötig, schon am Strafraum abfängt. Gegenstoß des HSV nach Abschlag der Spanier. Rechts außen Neißner in einen Zweikampf verwickelt mit Gracia, dem linken Verteidiger, der ihm nicht von den Fersen geht. Der drängt den Ball ins Aus. Einwurf für den HSV in der Hälfte der Spanier. Eingeworfen von denen, der hält den Ball nochmal zurückgespielt. Abschlag von Genzana, dem Mittelstürmer. Ein bisschen zerrissen, ein bisschen hektisch die Atmosphäre da unten auf dem Feld. Jetzt stößt der spanische Rechtsaußen Evaristo auf der linken Seite nach. Aber Sonderbeifall für Kapitän Meinke, der ihn bremst, der ihn vom Ball drängt und seelenruhig zurückschickt in die Arme von Schnorr. Meinke ist die Seele der Abwehr. Er hat die Routine, er hat die Ruhe, auch gegen diese Profis noch zu bestehen. Er kurbelt seinen Angriff an, der nicht nachlässt, der jetzt nachsetzt von Minute zu Minute, muss ich sagen, steigert sich der HSV, der uns in der ersten Halbzeit ein bisschen enttäuscht hat. Angriff aber festgefahren bei Ramayes, der weit nach vorn schlägt. Schon sind sie wieder da. Blitzschneller Wechsel der Situationen. Evaristo, Schuss. Nein, er umspielt erst noch einmal. Jetzt gibt er hinaus auf die rechte Seite. Da steht Suarez. Schuss. Und vorbei am Tor von Schnorr. Vorbei am Tor des HSV. Es bleibt beim 0:0. Glück gehabt jetzt die Abwehr des HSV, die ein bisschen kopflos war, die ausmanövriert war, durch 2, 3 schnelle Passfolgen, flach gegeben von halb links, von Evaristo, dem Rechtsaußen, den man überall finden kann, sehr schön eingeleitet. Aber der HSV hat es überstanden und versucht anzugreifen. Gefährliches Spiel von Suarez, Fußballer des Jahres, gegen Uwe Seeler, abgepfiffen von Versailles. Sofort setzt der HSV nach, indirekter Freistoß ausgeführt, auf Stürmer gegeben. Der schlägt sich mit 2 Spaniern, spielt dann zu den zu Jürgen Werner. Jürgen Werner versucht einen Zweikampf, gewinnt den, aber daraus wird ein Pressschlag. Die Spanier sind auch nervös, meine Damen und Herren. Und jetzt hoher Abschlag, ungenaues, unkontrolliertes Abspiel von Genzana. Ball ins Ausgegangen, Einwurf für den HSV, ausgeführt, auf Uwe Seeler gegeben, in der gegnerischen Hälfte, dribbelt, treibt den Ball, schöner Passball, aber etwas zu kurz zu Charlie Dörfel hinaus, sodass Foncho, der über ein ausgezeichnetes Stellungsspiel und eine Schnelligkeit verführt, abgeben kann, hinausgegeben auf die rechte Seite, zu Suko, dem Linksaußen, und das bezeichne ich als eine klare Fehlentscheidung von Schiedsrichter Versailles gegen die Spanier, weil er einen Vorteil nicht gelten ließ. Suko hätte sich freigemacht gegen den unfair rempelnden linken Verteidiger Corpion. Das muss man sagen bei objektiver Betrachtung. Aber die Spanier können sich so formieren. Suarez hat den Freistoß getreten und hebt ihn ein bisschen zu hoch, sodass weder Evaristo noch Kosic an den Ball kommen, der über die beiden und über Jochen Meinke hinweg ins Aus geht. Abschlag vom Tor des HSV. Und noch ist nichts entschieden hier im Rückspiel des Europapokals, der Vorschlussrunde zwischen dem deutschen Meister und dem spanischen Meister. HSV, HSV. Aber die Barcelona-Elf greift an, ist aber abgefangen vom linken Läufer Wulff. Jetzt setzt sie nach mit Genzana, dem Mittelläufer. Kopfball drüben geklärt vom Krug, der wieder über sich hinauswächst. Sehr schön gemacht, zu Dörfel gegeben. Jetzt spielt man schnell, jetzt spielt man steil. Wulff ist am Strafraum, aber ein bisschen zu seitlich abgedrängt. Gewinnt das Dribbling, flankt nach innen. Dort steht Stürmer, Kopfball zu schlecht angesetzt. Über die Torauslinie wurde bedrängt vom linken Verteidiger der Spanier. Abstoß vom Tor von Ramayes. Gespielt in der zweiten Halbzeit genau 10 Minuten. Und das Pfeifkonzert gilt dem spanischen Torwächter, der schon ein bisschen auf Zeitverzögerung spielt, aber so, dass er vom Schiedsrichter deshalb noch nicht ermahnt werden kann. Die Spanier greifen an über Kosic. Langer, hoher Ball in den Strafraum. Evaristo, immer Sturmspitze, ist wieder da. Wird aber geblockt von Meinke. Meinke zurück zu Schnorr. Schnorr sofort zu Jürgen Werner. Jürgen Werner zu seinem Halbrechten. Der spielt ab zu Stürmer. Stürmer sofort weitergeleitet auf Uwe Seel. Das Spiel des HSV läuft. Jetzt sehr schönes Dreieckspiel. Meißner ist freigespielt, ist am Strafraum, aber verdrippelt sich und bleibt hängen an Gracia. der ihm heftige Gegenwehr entgegensetzt. Zurückgekommen ist Kubala und das hat mir besonders gut gefallen, was Heinz Deutschendorf sagt. Er spielt es wirklich im Stil von Di Stefano aus der Tiefe heraus und ist so gefährlich. Hat aber den Zweikampf verloren. Der HSV kommt mit Jürgen Werner, mit Uwe Seele an der rechten Flanke. Jetzt oder nie. Nein, vorbei auf diese Möglichkeit. Weil Uwe Seele sicher nicht in Bestform an diesem Nachmittag in Hamburg den Ball nicht unter Kontrolle gekriegt hat, obwohl er Zeit und Gelegenheit dazu hatte, Maß zu nehmen. Der Flankenball verunglückte ihm. Er geht über die Querlatte ins Aus. Hoffentlich wird der Mittelstürmer der deutschen Nationalmannschaft dadurch nicht entmutigt. Die Spanier greifen an mit Kosic, dem Ungarn, auf der linken Seite. Wunderbarer Pass auf Suárez gegeben. Werner kann klären, aber nicht weit genug. Da hat er links außen Zucco im Strafraum eine Möglichkeit. Dribbelt noch ein bisschen. Großartig gemacht von Klug, der ihm nicht von der Seite geht. Einfach keinen Schritt. Ich glaube, er ist mit ihm auch in die Pause gegangen und mit ihm zusammen wiedergekommen. Eckball, fünfter Eckball für die Spanier von der rechten Seite. Und auch dann sieht es so aus, als hätten sie es gar nicht eilig, selbst wenn sie im Angriff liegen. Drüben soll auf der rechten Seite die Nummer 11, das ist Zucco, den Eckball treten. Aber dann gibt es wieder ein kleines Täuschungsmanöver. Kubala kommt, sagt, lass das, ich mach das, vielleicht mache ich das besser. Jetzt läuft er an, der etwas korpulente Mann, schlägt sehr schön nach innen auf den Kopf von Kosic. Kopfball, Abwehr zunächst vom zurückgeeilten Dehn, der Nummer 8, der kann die Situation im Strafraum bereinigen. Uwe am Ball, sofort angegriffen von zwei Mann. Ein Mann, Gensana, genügt nicht. Man schickt sofort noch Segarra dazu. Die Abwehr ist geglückt, aber auf Kosten eines Einwurfs. Einwurf für die Spanier in der Hälfte des HSV. Die Nummer 4, Gracia, hat eingeworfen, lässt sich den Ball wieder zuspielen. Spielt ihn an der Linie entlang zu irgendeinem, der auf der Linksaußenposition steht. Zufällig ist es die Nummer 11, Zucco. Ja, ich könnte es sofort sagen, weil Krug dabei gewesen ist. Krug hat eingeworfen, hat auf Wulff gegeben, der Mitstürmer drängt, gute Möglichkeit für Klaus Stürmer, er wird gefoult. Das war eine unfaire Aktion und eine Regelwidrigkeit, aber die Spanier haben Glück, es war 2 Meter vor dem eigenen Strafraum, sonst wäre es natürlich ganz klar 11 Meter gewesen. Und über das Unsportliche dieses Fouls, wenn ein Stürmer in einer so ausgezeichneten Position ist, da brauchen wir wohl gar nichts zu sagen, das Pfeifkonzert der Zuschauer ist berechtigt. Aber vielleicht wollen sie sehen, was Wulff macht. Die Abwehr steht, Wulff läuft an, Schuss und Tor! Begeisterung kennt keine Grenzen hier im Volksparkstadion und deshalb habe ich erst einmal für 30 Sekunden geschwiegen. Gegenstoß der Spanier mittlerweile. Das Spiel ist längst wieder im Gange. Abgefangen, schlechter Schuss von Evaristo, der ins Aus geht. Und nun wird es schlecht bestellt sein um die Spanier. Das hätten sie sich nicht träumen lassen. Sie haben geglaubt, das Spiel in der zweiten Halbzeit noch besser in die Hand zu bekommen. Aber sie sind jetzt plötzlich im Hintertreffen durch einen großartigen Freistoß des linken Läufers Wulff. Ja, so ist das doch meistens. Er muss für einen ganz Großen, für Dieter Seeler, spielen. Und er wächst nicht nur spielerisch über sich selbst hinaus. Er lässt Dieter Seeler fast vergessen. Ihm, dem Ersatzmann, glückt das, wovon eigentlich im Fußball nur der Ersatzmann träumt. Im größten Spiel seiner Laufbahn bringt er den HSV mit einem großartigen, unhaltbaren Freistoß über die Mauer der Spanier hinweg mit 1:0 in Führung. Man schreibt unten bei den Journalisten die 58. Spielminute. Und nun gilt es, Dampf zu machen. Der HSV lässt nicht locker. Er gilt sich nicht zufrieden mit diesem 1:0. Er ist in der Hälfte des Gegners, beißt sich fest an der Abwehr der Spanier. Einwurf von Jürgen Werner, Kopfball von Wulff. Und jetzt setzt rechts aus Meißner nach, wird angegangen von Kubala, der ebenso wie von Kosic hinten überall zu finden ist. Zusammen mit Evaristo ist er für mich der beste Spanier. Kosic vielleicht noch eingeschlossen, wenngleich es da Abstriche zu machen gibt. Und vielleicht Suárez, aber der ist so gut bewacht. von Jürgen Werner, dass seine Klasse nur hin und wieder aufblitzt. Die Spanier stoßen nach. Kosic ist am Ball. Sein Abspiel ist zu schnell, ist zu ungenau. Der HSV wird angefeuert vom Publikum. Charlie Dörfel lässt den Ball sofort weiterlaufen zu Uwe Seeler. Der kriegt den auch, spielt ihn zurück zu Charlie Dörfel. Nach zwei Kurzpässen müsste Uwe Seeler jetzt querpassen. Das tut er auch zu Klaus Stürmer. Er hält den Ball noch einmal. Wir sind 10 Meter vom Strafraum. Wir sind im Strafraum. Da blockt Foncho sehr fair. Denn linksaußen Dörfel des HSV drängt ihn vom Ball, schiebt überlegt zu seinem rechten Läufer, zu Vergès. Vergès an der Seitenlinie entlang gespielt. Zu Nummer 11. Gut blockiert von Jürgen Werner. Das ist der HSV aus dem Burnley-Spiel, der jetzt stürmt, gnadenlos und erbarmungslos über die linke Flanke angreift. Charlie Dörfel flankt, Wolf ist da, Ramayes ist raus, boxt ihm den Ball vom Kopf, der HSV setzt nach, Neisler schießt, das war gefährlich, aber am Außennetz vorbei, um Zentimeter, ein perfider Drehschuss des kleinen schwarzen Rechtsaußen der Hamburger, das hätte gefährlich werden können und ich bin der Überzeugung, Ramayes wäre zu spät gekommen, ebenso wie er vorhin beim Freistoß von Wolf zu spät kam. Unfaires Eingreifen eines spanischen Spielers, aber der Kampf läuft weiter. Kubala kurbelt an auf der linken Seite, aber da ist Corpion, der nicht locker lässt. Und er spielt aus Sicherheitsgründen den Ball zu Schnorr zurück. Schnorr genauso gut wie im ersten Spiel, schlägt jetzt ein bisschen zu hoch ab. Vielleicht hat er es vergessen, dass halb hoch und flach besser wäre. Aber der HSV entwickelt seinen Angriff über die rechte Seite. Da ist Wolf freigespielt, drängt in den Strafraum ein, wird vom Ball gedrängt von Foncho. Ramayes ist raus, schlägt ab. Oh, das sah ein bisschen böse aus. Kubala hat sofort wieder zurückgespielt, als Ramayes auf dem Heimweg ins Tor war. Aber der geschwinde Spanier hat sich umgedreht, hat den Ball abgefangen. Nicht schnell genug und nicht weit genug abgeschlagen. Der HSV bläst zum Angriff. Den schickt seine Stürmer, die vor ihm stehen, schickt den Ball auf die linke Seite zum linksaußen Dörfel. Aber Kopfballabwehr von Foncho, der hier wirkt wie ein Routinier, obwohl er zu den jüngsten Spielern der Spanier gehört. Kopfballabwehr, Einwurf des HSV durch Jürgen Werner, wieder über 20 Meter. Da wird Foul reklamiert an der Nummer 10, genau auf der Linie. Und wahrscheinlich wird Versailles auch auf Freistoß entscheiden, aber keinesfalls auf Elfmeter. Nein, noch nicht einmal das. Aus der Gestik zu schließen, gibt es einen Eckball für den HSV. Der spanische Abwehrspieler, der das Foul, über das man streiten kann, begangen hat, macht es jedenfalls sehr geschickt. Damit gar nichts passiert, mimt er den Verletzten und bleibt zunächst einmal liegen. 20, 30 Fotografen, die weitaus größere Zahl jetzt am Tor der Spanier, stürzt sich auf ihn, um zu fotografieren. Die Behandlung setzt ein, Wasser hilft ja bekanntlich viel. Die Betreuer sind auf dem Feld, das macht man sehr geschickt. In Profivereinen, dadurch kann man ein bisschen Luft schöpfen. Und jetzt kommen die Sprechchöre hier bis herauf zu unserer Kabine, bis auf den obersten Rang, HSV, HSV. Und während drüben Charlie Dörfel bereitsteht, liegen die Spanier immer noch im Strafraum. Jetzt erst wird das Spiel freigegeben. Die Betreuer sind außerhalb des Feldes, die Abwehr der Spanier steht. Dörfel läuft an, sehr gefährlich, sehr schön nach innen. Kopfball von Uwe, der Ball ist noch nicht aus der Gefahrenzone. Nachschuss! Vorbei. Vorbeigeschossen von Neisner. Es bleibt beim 1:0 nach 18 Minuten und 45 Sekunden der zweiten Halbzeit im Spiel des HSV gegen den FC Barcelona. Und Ramayes ist jetzt unter Druck. Hat abgestoßen. Jetzt gewinnt auch die Kopfballduelle der HSV, der sich jetzt steigert, der höher springt als die Spanier, denen offenbar ein bisschen die Kondition doch fehlt, die es nicht verstanden haben, das Tempo zu steigern und das Spiel in ihrer Hand zu behalten, so wie in den ersten 20 Minuten. Sie kämpfen sich frei über ihren Linksaußen, über Kubala, der jetzt offensiver spielt, damit nach vorn gegangen ist, auf Evaristo. Zweikampf drüben auf der rechten Seite zwischen Evaristo und der Nummer 3, das ist Corpion. Corpion gewinnt das Duell, spielt den Ball an der Linie entlang. Jürgen Werner beißt sich fest an Suárez, geht keinen Meter von ihm weg, verliert zwar das Duell und dadurch stoßen die Spanier nach. FC Barcelona über seinen linken Läufer, über Segarra. Segarra wird abgefangen, auf Uwe Seeler gegeben. Uwe Seeler wartet, bis er angegangen wird, wird verfolgt von Segarra, hinausgegeben im Kurzpassspiel auf Charlie Dörfel. Charlie Dörfel hebt ihn lässig den Ball über den Angreifer hinweg, aber er bringt ihn nicht zu Uwe Seeler, sondern zu einem Spanier, dem aber nichts anderes übrig bleibt, als den Ball über die Seitenlinie zu stoßen. Einwurf für den HSV in der gegnerischen Hälfte, etwa 10 Meter hinter der Mittellinie, eingeworfen auf Uwe Seeler, weitergeleitet, damit abseits reklamiert. Das war es nicht. Die Abwehr der Spanier ist in Bedrängnis, aber sie bringt den Ball weg. Und sie bringt ihn wie immer zu Kubala, der zwischen Mittelkreis und Strafraum steht. Der hat sehr vernünftig und überlegt abgespielt zu seinem linken Läufer Segarra. Segarra noch einmal zu Kubala. Kubala hinausgegeben. Jetzt ist man immer noch in der eigenen Hälfte zu Gracia. Gracia auf den halblinken gespielt auf Kosic. Kosic reckt sich hoch. Das Kopfballspiel war und bleibt seine Stärke. Er bringt den Ball unter Kontrolle, spielt ihn zur Nummer 11. Er hält ihn sofort wieder. Ist am Strafraum, wird angegangen. Von drüben, von der anderen Seite kommt Evaristo. Evaristo noch am Ball, dreht sich erst einmal und abseits. Jawohl. Abseitsentscheidung kommt sofort. Großartig angezeigt vom Linienrichter drüben zur anderen Seite. Abseits stand Evaristo. Indirekter Freistoß für den HSV. Und die Spanier tun noch ein Übriges. Sie schlänzen den Ball über die Torauslinie. Horst Schnurr muss ihn sich erst holen. Wird dann noch einmal im Tatort korrigiert. Hat aber mittlerweile abgeschlagen auf Wulff. Wulff kämpft, spielt in der halblinken Position auf Stürmer. Stürmer leitet weiter, ein Spanier ist dazwischen. Einwurf für den HSV, Klaus Stürmer drüben an der Aschenbahn etwa auf Strafraumhöhe eingeworfen, zurückgegeben auf Jürgen Werner. Jürgen Werner Passball quergespielt, etwas zurück zu den. Den jetzt nach vorne in die Tiefe gestoßen, aber zu unkontrolliert und trotzdem ist Charlie Dörfler am Ball. Er sollte nicht abwarten, bis er angegriffen wird. Das führt wiederum nur zu einem Einwurf für den HSV. Nur zu einem Einwurf, aber wir sind immer noch in der Hälfte der Spanier. Weiter Einwurf von Jürgen Werner. Diese Einwürfe gehören zu seinen Spezialitäten und trotzdem sind sie abgefangen worden. Suarez, sein direkter Gegenspieler, war am Ball, spielt den Ball zu Kubala. Kubala in der halblinken Position am Mittelkreis. Schlechtes Abspiel, große Leistung von Krug, der sportschnell dazwischen gegangen ist, den links außen der Spanier gebremst hat. Auf Uwe Seeler an der Linie entlang gespielt, auf der rechten Seite. Uwe Seeler auf Strafraumhöhe, wartet, bis er angegangen wird. Jetzt gelingt ihm ein Drück gegen die Nummer 3, gegen Gänse Anna. Flanke, Tor! zu 0 für den HSV durch Uwe Seeler. Das war die beste Tat des internationalen Mittelstürmers der Hamburger in diesem Spiel. Ich glaube zwar, er wollte flanken, aber sein Schuss über den rechten Stiefel gesprungen, konnte Ramales nicht festhalten. Das war das 2:0 in der 67. Spielminute für den deutschen Meister. Und meine Damen und Herren, mir reicht es jetzt fürs Erste. Ich übergebe an Heinz Deutschendorf. Zwei zu null und die Spanier greifen an, aber das war es beinahe für den ersten FC Barcelona durch Evaristo, der eben aus 5 Metern Entfernung die Möglichkeit hatte, auf 1:2 zu verkürzen. Und die Spanier werden jetzt nervös, das können Sie mir glauben, 2:0 zurückzuliegen nach 67 Minuten. Das ist hart, wo Sie geglaubt hatten, in der zweiten Halbzeit etwas zu bringen und sagten spanische Kollegen in der Pause, jetzt werdet ihr den wahren ersten FC sehen, jetzt werden wir die Hamburger einschnüren, aber nichts ist es geworden. Und wir sind gespannt, ob diese Mannschaft von 10.000 Mark schweren Profis es verstehen wird, sich in diesen letzten verbleibenden 22,5 oder 23 Minuten zu steigern. Ob es ihr gelingen wird, den ebenso wie gegen den ersten FC Burnley nun entfesselt spielenden HSV noch einmal anzugreifen, sich aus der Umklammerung zu lösen und vielleicht doch noch ein Tor zu schießen. Nun, wir wollen sagen, und da sagen Sie bitte nichts dagegen, wenn ich subjektiv bin hier als Deutscher, wenn ich als Deutscher spreche und sage, wir wollen die Daumen drücken in diesem Falle für unsere Hamburger Jungen, die so großartig gespielt haben in diesen ersten Minuten der zweiten Halbzeit, die alle diejenigen Lügen gestraft haben, die gesagt haben, ihr schafft es nicht mehr, Unmöglichkeit zum 3:0. Aber da ist Grenzhana und hat geklärt auf dem 5-Meter-Raum. Aber immer noch der HSV mit Scheibers jetzt. Schuss von Uwe Seeler abgewehrt und Ramayes braucht nicht einzugreifen auf Kosten einer Ecke. Immerhin dieser Mordschuss von Uwe aus 22 Metern hat noch etwas eingebracht. Eckball gespielt, kurze Ecke von Neisner. Neisner spielt Stürmer an, Neisner Schuss mit dem linken Fuß, aber zu kurz gezogen. Der Winkel war auch zu schmal, um hier zum Erfolg zu kommen. Das konnte einmal Helmut Rahn, das konnte der Boss der deutschen Nationalmannschaft, aber Neisner wird das wahrscheinlich nicht bringen können. Abschlag also vom Tor der Spanier und die 71.000 im Stadion hier in Bahrenfeld, Sie sind hinter ihrem HSV 2:0. Das ist der Einzug ins Finale, wenn es dabei bleibt. Aber Evaristo in der Hälfte des HSV umspielt. Ein HSV umspielt zwei HSVer. Gibt auf die linke Seite zu Suarez. Suarez in die Mitte gespielt und abgewehrt von der HSV-Verteidigung. Von dem cleveren kleinen Krug, der wieder auf dem Posten war. Jetzt weit in halbrechte Position gespielt zu Evaristo. Stopp, wird angegriffen. Nein, Korpion lauert. Gibt in die Mitte hinein zu Kubala, der darauf wartete, einzusteigen direkt und auf Hand protestiert. Aber keine Hand vom linken Verteidiger Jürgen Kopion, sondern weiter Schlag nach vorne zu Charlie Dörfel. Charlie Dörfel im Zweikampf mit Foncho, der ihn eigentlich, das müssen wir sagen, fast während dieses ganzen Spieles hier unter Kontrolle hatte, der jetzt aber natürlich auch verständlicherweise schwimmt, ebenso wie die sonst so starke Hintermannschaft der Spanier. Nun, es wird sich jetzt zeigen, ob der HSV durchhält, ob der HSV dieses ungeheure Tempo der zweiten 45 Minuten durchsteht. Möglichkeit für Werner, müsste schießen. Der Jürgen tut es aber nicht, sondern gibt auf die rechte Seite hinaus zu Neißner. Neißner in die Mitte hinein. Kopfballmöglichkeit für Wolf, der Stürmer, nicht mehr Läufer spielt. Und Möglichkeit von Klaus Stürmer zu Wolf. Schuss und mit dem linken Fuß ganz trocken aus dem Fußgelenk geschossen. Spanischer als die Spanier, aber am linken Torpfosten vorbei. Es bleibt beim 2:0. Für den HSV. Es bleibt beim 2:0 für den Platzbesitzer. Die Überraschung kann perfekt werden, wenn es denn Hamburgern gelingen wird. Wir haben es schon zweimal gesagt und wir müssen es wiederholen. Wenn es denn Hamburgern gelingt, dieses Tempo beizuhalten, vielleicht sogar noch ein Tor zu schießen. Möglichkeit war eben vorhanden. Neißner in die Mitte hineingespielt zu Wolf, der lauerte auf die Abgabe. Aber hinter ihm stand Vergés und hat nach rechts hinausgespielt zu Kubala. Kubala, der etwas langsamer geworden ist, wie ein Boxer, dem man die Luft aus dem Körper geboxt hat, gepumpt hat durch genaue Konterschläge, ist im Mittelfeld, gibt über 30 Meter eine schöne Vorlage nach rechts und Suarez protestiert auf dem Boden. Aber der belgische Linienrichter, der neben ihm steht, winkt ab, das Spiel läuft weiter und der HSV greift an auf der rechten Seite durch Uwe Seeler in Höhe der Mittellinie. Der Uwe mit einem hohen Pass in die Mitte hinein zu Wolf. Wolf köpft, bleibt Sieger in diesem Zweikampf, aber kein HSV-Stürmer ist da. Charlie Dörfel, 6-8 Meter, völlig hoffnungslos, im Raum herumlaufend, hatte keine Möglichkeit gegen Ramayes einzugreifen, der jetzt abgeworfen hat zu seinem Mannschaftskapitän, zu Segarra. Segarra auf den rechten Flügel hinaus. Zur Nummer 2, zu Foncho, der ja schon ein Tor geschossen hat, neulich gegen Wales, aufgerückt ist, in die Mitte hineinpasst. Gefährliche Situation vor dem Tor von Schnorr. Aber die HSV-Abwehr steht wirklich eisern. Die Rothosen haben jetzt in diesen zweiten 45 Minuten ihren ganz großen Tag wieder erwischt. Und diejenigen, die gesagt haben, das Wunder des Spiels gegen Burnley, das kann sich nicht wiederholen. Das kann man nur einmal machen. Das kann eine Fußballmannschaft nicht wiederholen. Sie haben sich getäuscht. Der HSV hat bewiesen, dass mit diesem Einsatzwillen, mit der Energie, mit der Kameradschaft, die in der Mannschaft steckt, mit all diesen positiven Dingen, die nun einmal die Hamburger haben und die sie vor jeder anderen Vereinsmannschaft in Deutschland auszeichnen, dass damit wirklich Berge umzustürzen und einzustürzen sind. Der HSV auf der linken, in der halblinken Position, durch den ist hart angegangen worden von Kubala. Der Mittelstürmer hat nachgeschlagen und Schiedsrichter Versaib ist immer noch souverän in diesem Hamburger Hexenkessel. Er lässt sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Gibt jetzt eine Vorlage für Uwe Seeler, hat in den Strafraum, ist da eingedrungen. Der Nationalmannschaftsmittelstürmer müsste zurückspielen. Da steht doch der Ding. Schießt jetzt der Wolf mit dem linken Fuß, abgewehrt. Noch einmal zu Uwe. Vielleicht jetzt in Höhe der 5 Meter in die Flanke. Und da hat ein langes Bein von Foncho diesem Angriff ein Ende gesetzt. Allerdings eine Ecke. Es ist die vierte oder die fünfte Ecke für den Hamburger Sportverein. Damit ist das Eckenverhältnis ausgeglichen. Auch das zeigt, dass der HSV hier heute jetzt im Sturm stärker spielt, als er es in Barcelona getan hat. Eine Kulisse, es rauscht im Stadion. Die Hamburger kennen sich selbst nicht wieder, die sonst so kühlen Norddeutschen. Sie feuern ihre Mannschaft südländischer an, als man es in Spanien tun kann. Ecke hereingegeben, abgewehrt von Ramayes, diesem großartigen 36-jährigen Torhüter zwischen den Pfosten des FC Barcelona, der bei diesen beiden Toren nichts ausrichten konnte, aber der im Übrigen glänzend gehalten hat. Abstoß auf die halblinke Position und die Spanier immer noch schnell auf den Beinen jetzt oder wieder schnell auf den Beinen. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Nach links außen gegeben zu Suko, einem der gefährlichsten Spieler, der aber auch einen großartigen Gegenspieler in Krug hat, auf halbrechte Position zu Evaristo und Evaristo will in die Mitte hineinköpfen zu Suarez und da kommt das, was man bei Profis so oft erleben kann, dass sie dann nicht mehr wollen, wenn es nicht läuft, wenn nicht die Mannschaftsmaschinerie arbeitet, dass sie eben doch zu sehr Individualisten sind, dass sie keine Mannschaftsspieler sind, dass nicht einer drin ist, der es mitreißt und doch jetzt im Ballbesitz auf der linken Seite die große Szene von Charlie, müsste vorbeigehen, ein Foncho tut es jetzt in gewohnter Manier, kommt vorbei, Ramayes wirft sich ihm vor die Füße und hat geklärt. Pfiffe hier im Volksparkstadion. Aber Schiedsrichter Versaib aus Belgien lässt weiterspielen. Ramayes humpelt. Er hat bei dieser Abwehr Kopf und Kragen riskiert, aber vor dem durchgebrochenen Charlie Dörfel gerettet. Und das war wichtig für die Spanier, denn das wäre das 3:0 für den Hamburger Sportverein. Das wäre die endgültige Entscheidung. In diesem erst in der zweiten Halbzeit allen Ansprüchen genügend im Spiel gewesen. Die Spanier im Angriff in der linken Spielhälfte, halblinke Position, der Ball kurz vor der Strafraumlinie. Suárez hat den Ball, schießt. Koschec schoss noch einmal einen Gegenspieler an und immer noch die Spanier, ihren blauen Hosen im Angriff, von der Nummer 4 geschlagen, aber Schnorr ist auf dem Posten. Im Stile eines Klassemannes hält er hier, ebenso wie er in den letzten Spielen gehalten hat. Und wer diese Treffen gesehen hat, der kann nur sagen, an diesem Schnorr kann Sepp Herberger nicht mehr vorbeigehen. Der Ball in die linke Hälfte der Spanier, in die Angriffshälfte gespielt, vom HSV, Flanke von Charlie, und da steht der Uwe, aber nein, da ist nichts zu machen. Genzana ist ein Mann, der genau sich im Raum auskennt, den Raum deckt und den Ball wegschnappt. Weiter Schuss jetzt, aber schon abgewinkt von Ramayes. Da war nichts mitzumachen, da war kein Start mitzumachen. Von Klaus Stürmer geschossen mit dem rechten Fuß, weit am Tor vorbei und Abschlag vom Tor der Spanier. In die Hälfte des HSV hinein. Mittelläufer Jochen Meinke hat den Kopfball-Zweikampf verloren. Auf der rechten Seite Evaristo, kurzes Anlaufen. Möglichkeit für Evaristo, der sehr schnell spurtet. Und Horst Schnorr wirft sich wieder vor die Angriffsbeine des spanischen, des brasilianischen, muss man ja sagen, rechts außen. Der jetzt für den ersten FC Barcelona seit einiger Zeit spielt und rettet. Klärt, wirft aber auf die halbrechte Position zu Uwe Seeler, der jetzt zurückhängt. Das Spiel von hinten anscheinend ebenso wie Kubala in der ersten Halbzeit zu machen sucht. Nach links außen hinübergegeben zu Charlie Dörfel, und der Charlie hat nicht seinen besten Tag, weder vor 14 Tagen noch heute. Er hat einen ganz großen Gegenspieler in Foncho gefunden. Schwer für ihn, hier etwas zu unternehmen. Man hätte ihm vielleicht den Rat geben sollen, es nicht auf eigene Faust zu versuchen, sondern im Kurzpassspiel quer, steil versuchen vorbeizukommen an diesem heute Weltklasse darstellenden Verteidiger. Aber immer noch der HSV, der stürmt wie eine Maschine. Uwe Seeler hat den Ball, schießt, nimmt Maß mit dem Spann, abgewehrt. 2-3 spanische Beine sind dazwischen. Der Ball ist mit einer Kerze hochgeschlagen worden im Strafraum der Spanier. Hohes Bein angezogen, aber beide, richtige Entscheidung von Versaib, lässt weiterspielen. Und die Spanier im Ballbesitz in der eigenen Hälfte von Kubala. In der Mitte der eigenen Hälfte wartet jetzt der Exil-Ungar. Gibt jetzt in die Mitte hinein zu Koschec. Koschec bleibt Sieger in einem Zweikampf. Unterbrochen dieser Zweikampf von Versaib. Vorteil für die Spanier unterbrochen. Aber, Herrgott, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Schnell kommt einmal ein Pfiff zustande. Freistoß ausgeführt, Möglichkeit für Suárez, aber er wird auch heute abgeblockt. Es ist nicht zu machen gegen den Jürgen Werner. Er ist ein ganz großer, ein ganz ausgezeichneter Abwehr- und Offensivspieler. Er ist heute, das möchte ich sagen, die Nummer 1 auf diesem Posten, vielleicht in Deutschland. Hoffentlich nicht nur in der Vereinsmannschaft, hoffentlich auch in der Nationalmannschaft. Auf der linken Seite ist der Ball gelandet, Schussversuch von Charlie Dörfel, aber nichts in den Beinen. Das war schwach, am Tor vorbei, und Ramayes kann aufbauen. Gespielt im Hamburger Volksparkstadion, 33 Minuten beim Vorschlussrundenspiel des Europacups zwischen dem HSV und dem 1. FC Barcelona. Und 2:0 führen die Platzbesitzer. Die Spanier in der rechten Spielhälfte im Angriff. Kubala wartet, zögert, jetzt schön hineingeflankt, hoch in den Strafraum, aber leidenschaftlicher Einsatz der HSV-Abwehr, die sich heute wieder selbst übertrifft. Ball weit herausgeschlagen vom langen Wulff, der nun aus der Angriffsspitze, aus der Position des Angriffsläufers zurückgegangen ist in die verteidigende Position. Und dieser weite Ball von der Nummer 5 von Vergés geschlagen, kann Schnorr hier nicht beunruhigen. Er hat aufgenommen, abgeworfen in die Mittelposition von Wulff. Wulff im Kurzpassspiel, jetzt zum langen Jürgen Werner. Die beiden Läufer machen das Spiel nach links hinausgespielt. Etwas zu hart, etwas zu scharf für Charlie Dörfel, der nicht herankommen kann. Einwurf für die Spanier wird ausgeführt vom rechten Verteidiger Foncho, der zu seinem Torwächter Ramayes zurückwirft. Ramayes baut auf, tippt den Ball 2-3 Mal und schlägt dann in die halbrechte Angriffsposition. Kopfballduell gewonnen von den Spaniern. Möglichkeit für die Spanier, wunderbar durchgegangen. Evaristo, nein, Suco war es. Aber Schnorr war draußen, hat noch einmal klären können. Und als schließlich Suco noch einmal hineinlaufen will, da ist es Mittelläufer Jochen Meinke, der ganz souverän im Zentrum der Abwehr steht und den Ball ins Ausschlägt. Einwurf ausgeführt auf den Kopf eines Spaniers, aber da ist der kleine Krug da und zieht durch den Ball bis zur Mittellinie. Hackentrick von Uwe Seeler, der behindert wird. Das war sehr unfair, sehr unfair behindert wird von Mittelläufer Renzana, der sich überspielt sah und Uwe einfach am Armriss ihn zurücknahm und aus dem Laufen heraus zum Stürzen brachte. Der Uwe ist anscheinend auch noch etwas unglücklich dabei gefallen. Er hält sich den Knöchel. Ich habe keinen direkten Schlag, keine Angriffsaktion von Renzana gesehen. Meines Erachtens war es ein Festhalten, aber in dem Sturmlauf, zu dem Uwe ansetzte, ist er offenbar unglücklich auf den Rasen des Volksparkstadions hier gefallen. Schiedsrichter Verseib hat das Spiel unterbrochen. Die Betreuer kommen auf das Spielfeld. Auch für den HSV vielleicht jetzt eine kleine willkommene Pause nach diesem Angriffssturm, nach diesen Wogen, die über die Spanier hinwegbrausten. Jetzt eine halbe Minute, eine Minute Ruhe. Das Publikum pfeift, aber Uwe ist schon wieder da. Tritt noch einmal fest auf, die Betreuer sind vom Platz und in wenigen Sekunden wird Verseib das Spiel wieder freigeben. Freistoß für den HSV, ausgeführt von denen, in die Mitte hineingegeben. Ramayes muss all sein Können aufbieten, denn da war Charlie Dörfel mit schnellen Schritten heran, vielleicht eine Zehntelsekunde zu spät mitgedacht, sonst wäre er in diesen Schlag hineingelaufen und hätte Ramayes überwinden können. Auf die linke Seite hinausgespielt und jetzt gelingt es Dörfel einmal vorbeizukommen an seinem ewigen Widersacher Foncho, aber sein Pass bleibt hängen, auch der Nachschussversuch von Klaus Stürmer, der landet in den Armen von Ramayes. Ganz abgesehen davon war Charlie Dörfel abseits. Die Fahne des Linienrichters war hoch. Freistoß im 16-Meter-Raum ausgeführt, schon auf die halbrechte Spielposition. Und man sieht es eben an diesem Bild, das sich bot. Meinke geht hinein in Evaristo. Bevor der überhaupt an den Ball kommt, ist er eine Zehntelsekunde schneller heran. Dieser leidenschaftliche Einsatzwille der Hamburger hier, die wissen, dass es um alles oder nichts geht und die das Gebot der Stunde voll auferkannt haben. Die Spanier in der rechten Hälfte jetzt im Angriff, weit hinüber geflankt. Flankenwechsel auf die linke Seite zu Suko. Ja, Suko ist es mit dem rechten Fuß rausgewankt. Horst Schnurr wollte aus dem Tor raus, hat sich besonnen, ist zurückgeblieben. Und das war richtig so, denn weit zurückgeeilt ist jetzt die Nummer 10. Der Hamburger ist Klaus Stürmer, der in der eigenen Hälfte langsam den Ball in Richtung Mittellinie führt. Jetzt spielen die Hamburger plötzlich auf Zeit. Jetzt sind sie die überlegene Mannschaft. Querpass zu Jürgen Werner. Jürgen Werner in die Mitte hinein zu Charlie Dörfel, der in Mittelstürmerposition auftaucht, mitläuft jetzt der lange Wolf. Warum gibt Charlie nicht ab? Schöne Rückgabemöglichkeit für Wolf. Schuss! Und ganz trocken geschossen. Eine Granate, aber einen Meter über die Querlatte von Ramayes Tor. 38 Minuten sind gespielt. Stand 2:0 und das ist kaum noch zu überbieten. Die Spannung, die über den Zuschauern lastet, gewiss. Sie ist etwa wie nach einem Gewitter hier freier geworden. 2:0 führt man. Das ist fast der Einzug in das Finale, auch wenn die Spanier ein Tor schießen. Aber jeder, der einmal Fußball gespielt hat oder der begeisterte Zuschauer ist, weiß, wie schnell solch ein 2:0-Vorsprung weggehen kann, wenn es nicht gelingt, den Gegner aus der Defensive, in der Defensive zu halten, wenn es nicht gelingt, die Kräfte, die auch in den Spaniern sicher noch stecken, niederzuhalten und sie in der Abwehr zu belassen. Freistoß jetzt für, ja, müsste eigentlich für den HSV kommen. Schiedsrichter Verseib zeigt, ein spanischer Spieler ist auf dem Boden. Ich glaube, es ist Kosic, der Exil-Ungar, der dort hockt. Oder ist es die Nummer 5? Nein, es scheint mir die Nummer 5. Verges ist der rechte Läufer zu sein, der eben hinuntergegangen ist, aber nicht Freistoß für die Spanier, sondern Freistoß für den HSV. Verges hatte mit dem Hacken nachgetreten und hatte sich dabei etwas unglücklich verletzt. Im Gegenzug die Spanier, der Freistoß nicht genau an den Mann gekommen, aber auch die Vorlage von rechts außen. Evaristo bleibt hängen in den Beinen eines Hamburger Verteidigungsspielers. Trotzdem immer noch die blau-roten Spanier im Ballbesitz, die jetzt etwas zerfallen in ihren Aktionen. Nichts Zwingendes ist da. Keiner, der die Mannschaft zusammenhält, der sie noch einmal mitreißt zu einem Angriff, um die Hamburger jetzt aus dem, ja, wie soll ich es formulieren, aus dem Anzug zu boxen. Lassen Sie mich diesen Vergleich wählen. Die Spanier scheinen sich abgefunden zu haben mit der Niederlage. Aber wir wollen nicht prophezeien, um Gottes Willen nicht, denn das kann schief gehen. Die Spanier im Ballbesitz auf der rechten Seite. Suko spielt jetzt Kosic an. Kosic windet sich förmlich durch, gibt zu Segarra Schuss und da ist Horst Schnurr unten. Es ist nicht die Möglichkeit. Das war ein Schuss ins äußerste Eck und der Horst hat es gesehen. Er flog im Ansatz des Schusses schon in die bedrohte Ecke und rettete. Das war weltmeisterlich. Das war vielleicht überhaupt die spielentscheidende Tat hier von Horst Schnurr. Aber die Spanier in der linken Angriffshälfte im Ballbesitz, Freistoß gepfiffen, weil Charlie Dörfel weit zurückgegangen auf dem rechten Verteidigerpfosten faul gespielt hat gegen Suko. Der Ball kommt herein und Horst Schnorr ist immer in der richtigen Zehntelsekunde hoch. Kein spanischer Angriffsspieler hat die Chance, hier heranzukommen mit seinem Kopf. Da ist die Faust von Schnorr dazwischen. Ein Blick auf die Uhr, jetzt zählen wir die Minuten, jetzt fangen wir an. 40 Minuten gespielt, 5 Minuten also noch in diesem Spiel und der HSV in der eigenen Hälfte ganz überlegen, ganz souverän zurückgespielt von Stürmer, der natürlich jetzt auch mit hinten ist. Es ist kein Rot-Weißer, kein Hamburger in der Hälfte der Spanier zu sehen. Der Einzige, der jetzt hineinläuft, ist Uwe Seeler, der sich anbietet, links und rechts rochiert, aber nicht den Ball bekommt. Die Spanier greifen jetzt an. Sie müssen mit 10, sie müssen beinahe mit 11 Mann, ihr Torwächter ist auch aus dem Tor herausgegangen, angreifen, wenn sie hier noch das Ruder herumreißen wollen, wenn sie noch in das Endspiel kommen wollen oder besser gesagt, wie der Stand im Augenblick ist, wenn sie die Möglichkeit für ein Entscheidungsspiel, das im Zweifelsfalle in Brüssel stattfinden würde, haben wollen. Und es steht ja auch noch mehr für die Spanier auf dem Spiel. Vergessen wir das nicht, meine Damen und Herren. Man soll eigentlich diesen Gedanken nicht in einen sportlichen Wettkampf bringen. Aber 4.000 Mark sind es. 4.000 Mark für den Einzug ins Endspiel und für den Club, der Schulden hat, hier die Möglichkeit, Geld zu machen in dem Endspiel und dann vielleicht als Europacup-Sieger sogar seinen Preis zu erhöhen, wenn er irgendwo in der Welt auftritt. Und das sollte eigentlich diese Profis anspornen. Das sollte ihnen eigentlich das Gefühl geben, jetzt noch einmal alles aus sich herauszugehen. Auf der anderen Seite ein, sagen wir ruhig, befriedigendes Gefühl für den Amateur, wenn er sieht, dass unsere Jungs, die nun nicht unbedingt blütenweiße, lupenreine Amateure sind, sie sind Vertragsspieler, sie bekommen Geld, aber sie haben einen Beruf, dass sie es vermögen, dank eines unbeugsamen Willens, diese Profis, die nichts weiter tun als Fußball spielen, hier im Hamburger Volksparkstadion niederzukämpfen, ganz einfach moralisch und physisch zu schaffen. Die Hamburger in der Hälfte der Spanier auf der linken Seite, jetzt wieder 5-6 Hamburger in der Hälfte des ersten FC Barcelona spielen sich den Ball zu auf die linke Seite und da hat Schiedsrichter Verseib gepfiffen, weil Wolf nachgestoßen hat. Von hinten hat er einen Spanier gestoßen. Freistoß für den ersten FC Barcelona in der eigenen Hälfte, in der rechten Spielseite. Weiter Freistoß, 40 Meter, schöne Kopfballaktion. Evaristo ist durch, wird hart angegangen vom linken Verteidiger Corpion, der sich glänzend eingesetzt hat, nicht unfair dabei war und der Ball geht über die Torauslinie. Abschlag vom Tor der Hamburger. Ausgeführt, Kopfball von Genzana. Die Hamburger sind jetzt in die Defensive etwas gedrängt worden. Im Aufbau Segarra, der linke Läufer und Mannschaftsführer, seine Flanke erreicht jetzt die Nummer 11. Succo, der schießt, müsste schießen, wartet aber noch einen Blick. Da kommen zwei, drei HSVer rein. Sie überbieten sich förmlich im Reingehen. Wie die Terrier kleben sie an ihren Gegnern und retten, klären die Situation. Ganz im Gegenteil, Gegenzug auf der linken Seite. Und zwar ist es Charlie Dörfel. Wollen wir mal sehen, ob es Charlie gelingt, einmal an Foncho noch vorbeizukommen. Er wartet, macht jetzt seinen berühmten Zug links vorbei und Foncho hat ihn ausgerechnet, auskalkuliert. Das ist das Fazit des heutigen Spiels. Er kommt nicht vorbei. Noch 3 Minuten, sagt Rudi Michel, dann ist dieses begeisternde Spiel zu Ende. In der zweiten Halbzeit begeisternde. Wir müssen ja immer sachlich, wir müssen ja immer objektiv bleiben bei allem, was wir drin haben, bei aller Sympathie für den deutschen Meister. In der ersten Halbzeit war es nicht, aber jetzt haben wir den wahren deutschen Meister. Jetzt haben wir den entfesselten HSV spielen sehen. Eckball von links ist der 6. für die Hamburger. Ramayes kommt mit einer Hand heran, aber über seine Fingerspitzen streicht der Ball. Und sein Linksverteidiger braucht nicht einzugreifen über die Torauslinie. Abschlag, nein, Ramayes hat berührt. Kein Abschlag, sondern Eckball noch einmal von rechts für den HSV innerhalb von 60 Sekunden. Also 2 Eckbälle. Wer tritt den Eckball? Rechts außen Klaus Neisner legt ihn sich zurück. 3 Hamburger Stürmer im Strafraum. Ramayes zögert einen Augenblick, ist aber ebenso wie Horst Schnorr ungeheuer sicher im Herauslaufen aus dem Tor, hat mit der Faust abgewehrt, auf die rechte Spielseite gespielt und die Spanier bauen noch einmal in der eigenen Hälfte auf. Segarra wartet einen Augenblick, spielt in die Mitte hinein, von hinten angegriffen, vorn von Seeler, aber Seeler hat den Ball gespielt, korrekt weiterspielen lassen, hat auch Verseib getan, auf die rechte Seite Corpion, etwas leichtsinnig gespielt, der junge Verteidiger, Möglichkeit für die Spanier, dadurch Suarez kommt durch, kommt in Strafraumnähe, das ist gefährlich, das brennt, zwei Hamburger sind bei ihm, warum deckt man nicht den mitgelaufen Kubala und da reklamieren die Spanier Hand, aber Verseib lässt sich gar nicht beeindrucken. Koschitz läuft ihm hinterher, als wollte er sagen, das war doch eine ganz klare Hand. Nun, von hier oben aus war das nicht zu sehen und dann wäre auch sicher die Fahne des Linienrichters hochgegangen. Aber die Spanier sind im Angriff schnell wieder aufs Spielfeld. Das war eine Hand unter Umständen von Jürgen Werner. Das konnte man bis hier rauf sehen. Aber Verseib hat nicht gepfiffen und ich möchte sagen, das ist gut so, dass er nicht gepfiffen hat, denn das kann der HSV nicht gebrauchen in den letzten 60 Spielsekunden, die noch da sind. Der Ball ist ausgeschlagen worden von Jochen Meinke, der Mittelläufer, diesem unauffälligen, sympathischen Spieler im Zentrum der HSV-Abwehr. Einwurf ausgeführt, zur Nummer 4 gespielt, zu Grazia, der jetzt weit aufgerückt ist. Möglichkeit für Kuballa, der einsteigt mit angezogenem Bein, aber Versailles lässt keinen Freistoß geben. Pfeift nicht auf Freistoß, sondern pfeift auf Abstoß. Und nun machen die Hamburger das, was die Spanier ja praktiziert haben im ersten Spiel mit so viel Erfolg. Sie legen sich in aller Ruhe den Ball zurecht, noch vielleicht 30 Sekunden zu spielen, wenn Versailles nicht nachspielen lässt, wegen der beiden Unterbrechungen, als einmal Uwe Seeler und einmal Foncho auf dem Rasen lagen. Die begeisterten Rufe jetzt der Zuschauer hier im Volksparkstadion gelten dem Hamburger Sportverein, gelten dem deutschen Meister, der wenige Sekunden vor Schluss dieses Europacup-Vorrundenspieles mit 2:0 gegen den ersten FC Barcelona führt. Ball in der Hälfte der Spanier. Die Hamburger wollen ihn nicht mehr aus den Füßen geben. Sie spielen sich den Ball zu, so wie das Hallenhandballer tun, wenn sie auf Zeit spielen. Lassen die Spanier nicht mehr herankommen. Jetzt allerdings zwischengegangen noch einmal Segarra, Grazia auf die rechte Seite hinaus. Und das riecht gefährlich, denn durch ist jetzt Koschitz. Koschitz flankt in die Mitte hinein. 3-4 Spanier, Kopfball und Tor! Tja, meine Damen und Herren, was soll man da sagen? Da muss man Trauer in die Stimme legen. Ich sagte es, gefährlich aus dem Spielen heraus. Man hätte vielleicht doch den Ball ins Ausschlagen sollen, denn es können nur noch wenige Sekunden in diesem Spiel zu absolvieren sein. Das Spiel ist vorbei, sagt Rudi Michel. Versailles blickt auf die Uhr. 2:1 also, und 2:1, das heißt, dass es zu einem dritten Spiel kommen wird. Anstoß für den HSV, der aus kühnsten Träumen gerissen worden ist. Da ist der Schlusspfiff in diesem Cupfinale. Hätte man nicht 30 Sekunden vorher abpfeifen können, dann stünde der HSV in dieser Sekunde im Endspiel in Bern am 31. Mai. Nun, Rudi Michel, wir wollen noch ganz kurz ein Resümee ziehen. Ein Resümee dieses in der zweiten Halbzeit so begeisternden Spieles. Wir wollen etwas sagen über die Leistung des HSV, aber auch über die Leistung der Spanier, die vielleicht im Schlussabschnitt jetzt in diesen letzten Spielsekunden viel Glück entwickelt haben. Ja, ich glaube, nur kühne Optimisten haben dem HSV das zugetraut. Und nach den ersten 45 Minuten müssen es blinde Optimisten gewesen sein, die noch auf den HSV gesetzt hätten. Und der HSV ist in diesen 2x45 Minuten noch einmal über sich hinausgewachsen. Er war besser, er war großartiger als im Spiel gegen Burnley. Und sein Sieg geht in Ordnung. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es jetzt ein drittes Spiel heute in 8 Tagen um 17 Uhr in Brüssel geben wird. Die Leistung der HSV-Mannschaft ist so einmalig, dass man eigentlich keinen hervorheben dürfte. Und trotzdem muss ich sagen, bei der hohen Qualität des deutschen Meisters muss ich hervorheben, Horst Schnorr, wie Sie geschildert haben, 10 Minuten vor Schluss etwa, ein unwahrscheinlicher Schuss. Das sind Schüsse, die wir in der Fußballsprache als unhaltbar bezeichnen. Wie er den gefangen hat, festgehalten hat in der bedrohten Ecke, das war wirklich große Klasse. Und dann suche ich noch den Feuilletonisten unter meinen Journalistenkollegen, der das Feuilleton über den Ersatzmann Wulff schreibt, dem der Traum des Ersatzmannes Wirklichkeit geworden ist durch sein erstes und einziges Tor in diesem Spiel, das mit dazu beigetragen hat, dass der HSV zwar noch ein Spiel braucht, aber dass noch alles drin ist für den deutschen Meister, dessen Leistung von heute in die Geschichte des Fußballs eingehen wird. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt die letzten Pfiffe der 71.000 hier im Volksparkstadion höre, die sind nicht berechtigt, wem sie auch immer gelten mögen. Nun, ich glaube, meine Damen und Herren, dieser Schilderung, dieser Abschlussschilderung von Rudi Michel brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Das war das, was man über dieses Spiel sagen konnte. Wir verabschieden uns also aus dem Volksparkstadion in Bahrenfeld noch einmal mit der Durchsage des Ergebnisses. 2:1 schlägt der HSV den ersten FC Barcelona und wird nun heute in einer Woche ein drittes Spiel, ein Entscheidungsspiel in Brüssel austragen müssen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Wir schalten zurück zum Funkhaus.